Jetzt geht's nicht. Ist das Ding an oder? Hallo. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur letzten Veranstaltung der Autonomen Antifa-W im Zuge ihrer Mobilisierung gegen den diesjährigen WKR bzw. Wiener Akademikerball. Der Name unserer heutigen Veranstaltung trägt viele Differences und wird sich um die antinationale versus antideutsche Positionierung gehen. Es ist die letzte Veranstaltung dieser Reihe und ich darf euch alle ganz herzlich im Namen der Autonomen Antifa-W heute Abend hier begrüßen. Ich denke, die Gruppe wird sich sehr freuen, dass der Raum hier außerordentlich voll ist. Damit hat niemand vielleicht so ganz gerechnet. Ich würde darum bitten, die Tür aufzulassen, weil wir sonst innerhalb von 10 Minuten hier an Hitze oder sonstigen Dingen sterben werden, was, glaube ich, niemand von uns möchte. Dankeschön. Wir haben ja Mikrofone. Einfach beide Türen aufmachen. Es sollte sich mit der Lautstärke wohl ausgehen. Ganz öffnen, bitte. Danke. Gut. Ist die Lautstärke vom Mikrofon so in Ordnung oder ist es zu laut, zu leise? Passt. Super. Bevor ich dann kurz etwas zur heutigen Veranstaltung, zum Abend, zum Ablauf und zu den Inhalten, die hier vorgetragen werden, sagen werde, möchte ich einen kurzen Werbeblock einschalten, wie das so üblich ist. Zum einen wurden wir gebeten, von Jabbar Kropovi eine Veranstaltung anzukündigen. Und zwar am Donnerstag, dem 31.01., soweit ich mich richtig erinnere, um 19 Uhr findet in Hörsaal 1, hier im NIC, in der Universitätsstraße, der Expressionismusstreit und der literarische Expressionismus statt, ein Vortrag von Simon Seiler. Weitere Infos findet ihr dazu auf wakropovi.at. Dann darf ich weiters noch die letzten Mobi-Veranstaltungen morgen im FZ, im WUK von der Autonomen Antifa-W vorstellen. Der beginnt, soweit ich weiß, um 19.30 Uhr. Alle Infos dazu solltet ihr eigentlich auch auf nowkr.at finden. Den Abend könnt ihr dann mit einem fantastischen Line-Up auf dem noch viel fantastischeren What the Fuck-Ball im Wiener Ostclub zu Ende tanzen. Einlass ist, soweit ich weiß, um 21 Uhr. Weitere Infos dazu findet ihr auf whatthefuckball.at. Dann in etwas mehr als einer Woche wird es ja wieder so sein. Der WKR bzw. Wiener Akademikerball findet am 1.2. in der Wiener Hofburg statt. Und dazu wird es auch wiederum die No-WKR-Demo geben. Alle Jahre wieder, 18 Uhr, Europaplatz, sollte mittlerweile schon überall in jedem Kalender drinstehen, ein Jahr vorher. Und alle Infos dazu findet ihr einmal auf der Seite der Autonomen Antifa-W oder auf no-WKR.at. Es lohnt sich bestimmt, die kommende Woche regelmäßig auf diese Seiten oder Facebook oder Twitter oder was auch immer zu gucken. Da es ziemlich wichtig ist, sich einfach auf dem Laufenden zu halten und es immer wieder gute Informationen geben wird. Dann, zum Schluss, am 1.2. wird es auch wieder eine Afterparty geben, ausgestattet diesmal vom G1 und lädt zur Dekadenzparty ein, auch wiederum mit einem fabelhaften Line-Up. Und alle Infos dazu findet ihr auch auf klassis1.at oder nowkr.at. Das war jetzt die Werbung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sind noch nicht am Ende. Und zwar geht es jetzt weiter mit der Vorstellung des heutigen Abends. Ich werde auch noch kurz was dazu sagen, bevor ich das Wort an unsere beiden Referenten weitergeben werde. Zu meiner Rechten darf ich einmal ganz herzlich Stefan Kriegert begrüßen. Und zu meiner Linken darf ich ganz herzlich einen Genossen von der Gruppe Theorie, Organisation und Praxis, kurz Top Berlin, und das ganze Bündnis begrüßen, die uns heute mit jeweils 20-minütigen Input-Referaten beglücken werden. Danach gibt es dann noch eine kurze Diskussionsrunde auf dem Podium, wo sich beide aufeinander beziehen können. Und dann wird dann die Diskussion für alle hier im Raum geöffnet werden. Wir haben den Raum bis 22 Uhr, soweit ich weiß. Das heißt, wir haben genügend Diskussionsspiel und Zeitraum. Und bevor ich jetzt... noch ein kleiner Hinweis. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Wer nicht mit seiner oder ihrer Wortmeldung später da drauf sein möchte, bitte sich einfach kurz melden. Wir werden es dann rausschneiden. Ja, außer die Referenten sind natürlich nicht mit eingeschlossen. Gut, dann werde ich euch mal was erzählen kurz. Mit der Veranstaltungsreihe Nein, wir lieben dieses Land und seine Leute nicht, möchte die Autonome Antifa-W Ihre diesjährige Mobilisierung gegen den Wiener Akademikerball 2013 inhaltlich unterfüttern. Es geht ihr dabei um nichts weniger, als die österreichischen Zustände zu skandalisieren und anzugreifen. Der Wiener Akademikerball, die Neuauflage des WKR-Balls, ist dabei nur Ausdruck einer wild gewordenen Normalität. Die Gruppe hat sich bewusst dazu entschlossen, das Thema Burschenschaften zu vernachlässigen, um mit ihrer Veranstaltungsreihe den Fokus auf Rassismus, Antifeminismus und dessen gesellschaftliche Bedingtheit zu legen, sowie eine adäquate Kritik der Nation zu formulieren. Bei den Protesten gegen den WKR-Ball zeigt sich ein weiteres Mal, dass wer vom Kapitalismus nicht sprechen will, zwar viel über reaktionäre Bewegungen reden, aber nur wenig Vernünftiges dazu sagen kann. Dagegen gilt es aus emanzipatorischer Perspektive, die gesellschaftliche Widersprüchlichkeit im Kapitalismus in ihrer liberalen Idealform wie in ihren unterschiedlichen reaktionären Ausformungen analytisch zu fassen, zu kritisieren und anzugreifen. Stets stellt sich die Frage nach der richtigen Einordnung der deutschen oder der österreichischen Nation im Kontext der allgemeinen Entwicklung bürgerlicher Gesellschaften. Während zuletzt antinationalen Erklärungsversuchen eine ökonomistische Herangehensweise vorgeworfen wurde, kranken antideutsche Erklärungen laut ihren Kritikerinnen vor allem daran, dass sie sich zu starr auf scheinbar unveränderbare Ideologietraditionen fixieren würden. Was für Außenstehende wie ein Zwist zwischen jüdischer Volksfront und der Volksfront von Judäa erscheinen muss, ist theoretisch und politisch keineswegs trivial. Nationalismus ist die prägende Ideologie der kapitalistischen Epoche, eine objektive Gedankenform staatsbürgerlicher Kollektive. Das Verständnis seiner ideologischen Funktionalität, seiner Alltäglichkeit und seiner wiederkehrenden Exzesse ist entscheidend für den Zuschnitt radikaler Gesellschaftskritik. Oder ist es heute sowohl das Label antinational als auch antideutsch schon längst überholt? Diese Fragen sollen heute Abend mit Stefan Kriegert und den Genossen von der Trop Berlin hier diskutiert werden. Ich hoffe, wir werden eine spannende Diskussion haben und ich übergebe jetzt einfach mal das Wort an Stefan. Ja, vielen Dank. Ich bin auch ein wenig überwältigt von dem Interesse, was es an diesem Thema gibt. Jetzt können wir ja auch darüber reden, woher das eigentlich kommt. Ich denke, dass man zunächst eigentlich konstatieren muss, dass heute sowohl der Begriff antinational als auch der Begriff antideutsch, dass diese Begriffe ihr ursprünglich einmal vorhandenes kritisches Potenzial beide schon längst verloren haben. Diese Begriffe antinational, antideutsch sind mittlerweile zu Gesinnungsausweisen geworden, zu Labeln, unter denen die Linke ihre ewigen Selbstgespräche weiter fortführen kann, oder zumindest ein Teil der Linken. Und ein wenig kommt es mir tatsächlich auch vor, als wenn diese Veranstaltung ein wenig als solch ein Selbstgespräch angelegt wäre und natürlich auch als ein reichlich inszenierter Showdown. Und vielleicht können wir das ja ganz einfach ein wenig durchbrechen. In ihrer Entstehungszeit waren diese Begriffe antideutsch und antinational keineswegs Gesinnungsausweise, blödsinnige Labeln, es waren keine Identitätsmarken, sondern ich denke, sie waren Ausdruck, und zwar beide, von im besten Sinne eingreifender Kritik. Also von etwas, was Marx ganz richtig Kritik im Handgemenge genannt hat. Und es gibt ja durchaus gute Gründe dafür, warum heute kaum noch jemand, der oder die an diesen Diskussionen, die ja mittlerweile weit über 10 Jahre schon zurückreichen, beteiligt war, sich selber noch als, sei es antinational oder antideutsch, bezeichnen mag. Wobei gerade dieses Antideutsch, für das ich hier vermutlich eingeladen wurde, ohnehin viel mehr eine Fremd- als eine Selbstbezeichnung war, allerdings eine Fremdbezeichnung, die man dann doch gerne allein schon aus polemisch-kritischen Gründen zumindest eine Zeit lang übernommen hat. Denn die Gegenfrage auf dieses Dämliche, was man heute auch immer wieder hört, bist du denn antideutsch, lautet natürlich immer noch, auch heute, was soll man denn eigentlich sonst sein, pro-deutsch? Dennoch, all diese mittlerweile eben zu Schlagworten, zu Identitätsmarken verkommenen Begriffe sind eben nichts Überhistorisches. Sie machen stets nur in einer bestimmten Konstellation Sinn. Ich will das an einem Zitat von einem Genossen von mir verdeutlichen, von Clemens Nachtmann, den ich heute noch mehrfach zitieren werde, ganz einfach aus dem Grund, weil er in einer Reihe von Beiträgen, zu denen ich dann auch ein bisschen was sagen werde, maßgeblich dazu beigetragen hat, darüber nachzudenken, was in einem ideologiekritischen Sinne sinnvollerweise denn gemeint sein könnte, wenn von sowas wie Deutsch oder auch Antideutsch die Rede ist. Clemens Nachtmann hat, und zwar in einem seiner sehr umfassenden Beiträge in diesem Büchlein, das ich herausgegeben habe, Postnazismus Revisited, das Nachleben des Nationalsozialismus im 21. Jahrhundert, das ist dort oben übrigens auch vergünstigt, wie eine Reihe von anderen Büchern zu erwerben gibt. Er hat da zwei sehr umfassende Beiträge drin veröffentlicht, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigen. Und als eine Konsequenz seiner, wie gesagt, sehr ausführlichen Ausführungen über das Altern der antideutschen Kritik, so lautet einer der Untertitel von einem dieser Beiträge in diesem Sammelband, als eine der Konsequenzen erinnert er dort daran, in Bezug auf die heutige Situation, was einer der Mörder von Hatun Sürücü, also das war jene türkische Frau, der 2005 in Berlin von ihren Brüdern aufgrund ihres sogenannten unislamischen Lebenswandels in den Kopf geschossen wurde, also die umgebracht wurde, was einer dieser Brüder zur Begründung seiner Tat gesagt hat, nämlich, sie hat gelebt wie eine Deutsche. Und Nachtmann schreibt dazu, es ist antideutsche Aufgabe, eine partielle Verteidigung des, in Anführungszeichen, Deutschen dort vorzunehmen, wo Deutsch offensichtlich gerade nicht das beinhaltet, was nach wie vor Gegenstand der Kritik zu sein hat, sondern ein Name ist für die rapide verblassende Erinnerung an die Möglichkeit, unter den bestehenden Verhältnissen nach eigener Fasson selig zu werden. Zitat Ende. Vor diesem Hintergrund, denke ich, zeigt sich bereits recht schnell, dass es bei vielen, was in dem Ankündigungstext zu der heutigen Diskussion angerissen wird und was sich ja auch in den ums Ganze und Top-Berlin-Texten, aus denen das ja eben weitgehend abgeschrieben ist, soweit ich gesehen habe, findet und mittlerweile ja auch in einem tatsächlich weitgehend von Top-Berlin abgeschriebenen Beitrag in der Wiener Zeitschrift Unique, dass es sich bei vielen von dem weitgehend um Scheindebatten handelt. Beispielsweise, wenn, wie wir ja gerade auch gehört haben in dem Ankündigungstext, einer antideutschen Kritik vorgeworfen wird von, so heißt es dort, oder so hieß es auch eben gerade, von scheinbar unveränderbaren Ideologietraditionen auszugehen. Da fragt man sich wirklich als allererstes, wer hat das eigentlich wo, welcher ernstzunehmende Mensch hat eigentlich irgendwann jemand sowas behauptet? Ja. Solche Vorwürfe erinnern immer ein wenig an die theoretischen Stichwortgeber von Top Berlin oder auch des ganzen ums ganze Bündnisses, also der MG, der marxistischen Gruppe, beziehungsweise heute den Marxisten-Positivisten vom Gegenstandpunkt, die nämlich schon Anfang der 90er Jahre jeder Kritik an Deutschland gleich einmal einen gegen Deutsche gerichteten Rassismus unterstellt haben. Sowohl antinational als auch antideutsch im schlechten, also im bekenntnishaften Sinne, haben heute wirklich kaum mehr etwas mit einer eingreifenden Gesellschaftskritik zu tun. Einer Kritik, die bei allen Ausdifferenzierungen natürlich stets aufs Ganze zielt, aber eben in einem ganz anderen Sinne, als es das ums ganze Bündnis meint. Und dementsprechend ist von ums Ganze oder eben auch von Top Berlin wirklich kein einziges vernünftiges Wort zu einem Thema zu vernehmen, bei dem es ganz praktisch ums Ganze geht, also nicht im Sinne von so einer zum jargonhaften Nebelbegriff verkommenen Totalität, also wo es ganz praktisch ums Ganze geht, nämlich der Verhinderung der Aufstockung des iranischen Vernichtungsarsenals mit Nuklearwaffen. Eine Verhinderung, die Interventionen erfordert, und zwar auch von jenen, die nicht unmittelbar in politische Entscheidungsprozesse eingebunden sind, also wie vermutlich auch hier alle, Interventionen, über deren Form weiterhin dringend zu diskutieren wäre. Der Begriff der Totalität allerdings wurde durch den letzten Schrei des juvenilen Antinationalismus bekanntlich ohnehin bereits ersetzt, und zwar durch diese schrecklich infantile, ihr kennt das wahrscheinlich alle, wenn ihr irgendwann mal Texte von dieser Richtung gelesen habt, diese schrecklich infantile, die Gesamtscheiße. Also etwas, was sich nur wirklich in jedem zweiten Text aus der ums ganze Gruppe findet. Und ich mache es mir da relativ einfach. Ich möchte dazu zu diesem Punkt nur ganz kurz aus einer, wie ich finde, sehr schönen Polemik der Basisgruppe Politikwissenschaft zitieren, die in Anspielung auf den Namen der Zeitschrift des ums ganze Bündnisses und in Anspielung auf einen berühmten Ausspruch von Paul Celan unter dem Titel erschienen ist Straßen aus Scheiße, Folge 1. Der Kot ist ein Meister aus Deutschland. Und dort schreiben sie, Scheiße, Scheiße, Scheiße, das sind die drei Lieblingswörter der berufsjugendlichen Pop-Antifa von Wien bis Hamburg. Zitat, die deutsche, also Zitat in Zitat, die deutsche Normalität, ein Potpourri aus Scheiße, das ist vom Antifa AK Köln. Jedes Jahr dieselbe Scheiße, das verlautbarte das Antinationale Bündnis Wien. Staat, Nation, Kapital, Scheiße, proklamiert das ums ganze Bündnis. Und, so die Basisgruppe, besonders dämlich, die Nation als Garant für das Hervorbringen von Scheiße. Das ist von der Autonomen Antifa Wien. Eine psychoanalytische Betrachtung der Lust am Spielen mit dem eigenen und fremden Kot könnte zwar interessante Ergebnisse hervorbringen, soll hier aber nicht Thema sein. Vielmehr geht es um die Frage, wieso Gruppen, die selbst zumeist aus Jugendlichen bestehen, sich hier noch einmal krampfhaft selbst infantilisieren. Soweit die Basisgruppe Politikwissenschaft. Wie das weitergeht, kann man problemlos im Netz nachlesen. Ergänzen könnte und sollte man allerdings vielleicht doch noch, dass der aktuelle Antisemitismus für diesen allerneuesten Antinationalismus offensichtlich nicht zu dieser Gesamtscheiße gehört. Denn immerhin schafft es der ja doch fünfseitige Aufruf zur antinationalen Demonstration gegen den Akademikerball, ihn schlicht und einfach mit keinem einzigen Wort auch nur zu erwähnen, geschweige denn ihn zu kritisieren. Nachdem ich nun aber gebeten wurde, das einigermaßen grundsätzlich anzulegen und ja doch vermutlich mal vergleichsweise viele hier sind, die diese Diskussion in den letzten 20 Jahren nicht unbedingt so mitverfolgt haben, doch nochmal ein paar sehr allgemeine Dinge. Ich bitte halt jene, die diese Diskussion nun doch schon seit über 20 Jahren verfolgen, um Entschuldigung, dass ich das da immer nur kurz anreißen kann und dementsprechend auch sträflich verkürzend anreißen kann. Die aus dem Fetischismus der bürgerlichen Produktionsweise resultierende negative Vergesellschaftung bringt offensichtlich die Notwendigkeit einer verdinglichten Darstellung der gesellschaftlichen Beziehungen hervor. Die Herrschaft der abstrakten Wertverwertung erzwingt offenbar die Existenz der Nation als etwas scheinbar Allgemeinem und Wahren. Diese Nation dient als positives Konkretum, auf das sich die Subjekte, die sich ja nicht, wie es in der Ideologie der Alltagssprache immer sehr beschönigend heißt, als Tauschpartner, sondern viel eher als Tauschgegner gegenübertreten, auf die sie sich kollektiv beziehen und mit dem sie sich gemeinschaftlich identifizieren können. Da nun aber weder die Zugehörigkeit zum Volk noch die Affirmation von Tauschstaat und Nation den Subjekten eine Garantie ihrer produktiven Vernutzung bietet, die bekanntlich, so man nur nicht selber über ausreichend Kapital verfügt, was die meisten von euch und uns nicht tun werden, bekanntlich die einzige Möglichkeit zur individuellen Reproduktion in einer kapitalverwertenden Gesellschaft darstellt. Weil es also dafür keine Garantie gibt, drängen diese Subjekte permanent zur Artikulation einer konformistischen Revolte. Und Ausdruck dieser konformistischen Revolte ist unter anderem und ganz besonders Rassismus und Antisemitismus. Als bekennender Nationalist sieht sich das beschädigte bürgerliche Subjekt, Joachim Bruhn, wie ich finde, das einmal sehr schön auf den Punkt gebracht hat, in einem permanenten Zwei-Fronten-Krieg gegen die vermeintlich Überwertigen und die im Sinne der Wertlogik kapitalistischer Produktion ja im wahrsten Sinne des Wortes Minderwertigen. Gegen Erstere richtet sich, idealtypisch gesprochen, der Antisemitismus, gegen Letztere der Rassismus. Nun ist Nation aber eben nicht und niemals einfach gleich Nation, wie uns, wie es ihr Name schon sagt, die Antinationalen weismachen wollen. Die spezifische Kritik an Deutschland und Österreich, welche die begangenen Untaten, die begangenen Verbrechen von Deutschen, Österreichern und ihren sogenannten Hilfsvölkern, und denen nebenbei bemerkt, dass Palästinensisch ein nicht unwesentliches war, diese Untaten, diese Verbrechen nicht in einem allgemein gehaltenen Antinationalismus verschwinden lässt, so eine Kritik reflektiert die spezifisch deutsche Antwort auf die soziale Frage, also den Nationalsozialismus. Auch wenn die Aufhebung des Widerspruchs von Kapital und Arbeit in der Volksgemeinschaft und die Verlängerung von so einem wertverwertungsimmanenten antikapitalistischen Ressentiment zum Massenmord an Juden, also an einem zugleich abstrakten und biologisch konkretisierten, an einem sowohl äußeren als auch inneren Feind, auch wenn das allen bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften als Möglichkeit innewohnt, es ist doch immer wieder zu betonen, dass sie in Großdeutschland Realität geworden ist. Nationalismus bedeutet immer die ideologische Affirmation von Kapitalproduktivität und Staatsloyalität. Der deutsche Nationalismus aber, wie er sich im Nationalsozialismus dargestellt hat, impliziert zudem Vernichtung von Menschen um der Vernichtung willen, also den in Auschwitz und anderswo praktizierten, ebenso industriell wie in Handarbeit betriebenen und bürokratisch geplanten Massenmord. Und der wiederum ist unter anderem Ausdruck des letztlich ja natürlich nicht verwirklichbaren, des wahnhaften Wunsches, die abstrakte Seite des Kapitalverhältnisses abzuschaffen, um das Kapitalverhältnis als solches zu retten. Das, was Deutsches, wird hier natürlich im Sinne einer Ideologiekritik verstanden. Das heißt, es handelt sich dabei nicht um einen erblichen Nationalcharakter, sondern um eine politökonomische Konstellation. Eine Konstellation, in der auf Vernichtung gesetzt wird, wohingegen üblicherweise in kapitalakkumulierenden Gesellschaften bestimmte Zwecke mit bestimmten Mitteln verfolgt werden. Es geht also bei dem Begriff des deutschen Besonderen in Abgrenzung zum nationalen Allgemeinen nicht um eine bestimmte Mentalität, sondern um eine spezifische Form kapitalistischer und in einem gewissen Sinne ja zugleich auch antikapitalistischer Vergesellschaftung, die dann allerdings eben auch bestimmte, eben, wie man das dann so in der Alltagssprache sagt, typisch deutsche Sozialcharaktere hervorbringt, die aber wiederum auch nichts ewig Feststehendes sind, wie in der Kritik an gewissen Antideutschen ja oft unterstellt wird. Und wie die sich nun wieder modifizieren oder so, diese sogenannten Sozialcharaktere, können wir ja vielleicht in der Diskussion darauf zu sprechen kommen. In Deutschland und auch in Österreich existierte eine besondere Form des Verhältnisses von Staat, Bürgertum und Gesellschaft, die, und ich kürze das jetzt gnadenlos ab, die letztlich zum Nationalsozialismus geführt hat. Diese Konstellation, in der aus der Not historischer Verspätung eine Tugend gemacht wird, also wenn Sie daran denken, die verspätete Nationswerdung Ende des 19. Jahrhunderts, wo die viele europäische Staaten diesen Prozess der Nationswerdung schon längst hinter sich hatten, diese Konstellation, in der also aus der Not einer historischer Verspätung eine Tugend gemacht wird und in der, und das ist wiederum ein längeres Zitat von Clemens Nachtmann aus diesem Sammelband Postnazismus Revisited, in der das säumige Bürgertum substituierende Staat sich zugleich an die Spitze einer antibürgerlichen, antisemitischen Volksbewegung setzt und schließlich mit der Gesellschaft zu einem in massenmörderische Aktionen gegen die Juden sich definierenden gesellschaftlichen Massenracket verschmilzt. Diese Konstellation, so Nachtmann weiter, kann deswegen deutsch genannt werden, weil sie sich in Deutschland erstmals etabliert hat und ihre bestialischen Potenziale voll entfalten konnte. Aber sie ist kein historisch oder territorial eingrenzbares Phänomen. Zitat Ende. Diese Konstellation ist also weder auf den Staat Deutschland noch auf die Zeit des Nationalsozialismus beschränkt. Und daher ist das, was deutsch ist, in einem ideologiekritischen Sinne eben auch verallgemeinerbar, beziehungsweise droht sich zu verallgemeinern. Umso überraschter ist man dann, wenn man als Kritik an vermeintlich antideutschen Positionen bei Top Berlin Folgendes zu lesen bekommt. Die antideutsche Pointe wäre zu verallgemeinern. Es ist richtig, die grundlegenden Widersprüche der bürgerlichen Gesellschaft stets in der Perspektive einer möglichen faschistischen bzw. narzisstischen Aufhebung zu denken. Es ist aber falsch, dies nur gegenüber Deutschland zu tun. Zitat Ende. Zum einen denkt man sich da erstmal, das haben die doch von Clemens Nachtmann abgeschrieben. Und zum anderen ist es natürlich, wenn man diese globale Orientierung, die in so einer Aussage ja zum Ausdruck kommt, wenn man die nun wirklich ernst meint, umso erstaunlicher, dass von Top Berlin in aller Regel nichts zu Israel zu hören ist. Und zwar in diesem MG-Wiederbelebungsversuch, also in dieser Broschüre Staat, Weltmarkt und die Herrschaft der falschen Freiheit, gleich auf 120 Seiten. Genau, gar nichts. Nach rund 20 Jahren zäher Debatten hatte man vor ein paar Jahren doch den Eindruck, dass selbst die, entschuldigen Sie die despektierliche Ausdrucksweise, selbst die dümmsten Antinationalen irgendwie gelernt hatten, dass man doch irgendetwas zum Sonderfall der israelischen Nation sagen muss. Und das muss man aber heute scheinbar nicht mehr. Das zeigt sich beispielsweise auch in dem Text von Top Berlin mit dem großartigen Titel »Zurück in die Politik«, der gleich mit der Parole anfängt, antinationale Kritik ist die Wahrheit des antideutschen Gefühls. Weil es dort also um antinationale Kritik geht, darf von Israel auf gar keinen Fall die Rede sein. Ganz ähnlich wie in der internationalen, vor allem der europäischen Politik, der jüdische Staat immer mehr als ein irgendwie lästiger Störenfried wahrgenommen wird, scheint den allerneuesten Antinationalisten die zionistische Nation eine Last geworden zu sein. Da man aber vermutlich irgendwie ahnt, dass man nicht mehr gar so forsch drauf losformulieren könnte, wenn man etwas über Zionismus und Israel in irgendeiner Form eben doch sagt, lässt man es einfach lieber ganz bleiben. Und das ist nun wirklich ein gravierender Unterschied zu jenen Ausprägungen von Gesellschaftskritik in der Tradition der kritischen Theorie. Und diese Tradition ist wichtig, da werde ich nachher gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Eine Tradition, die eine Gesellschaftskritik, die dieses Label Antideutsch wohl wahrscheinlich nicht so schnell loswerden wird, was aber ja auch nicht weiter schlimm ist. Gegen die erwähnte konformistische Revolte, die eben gerade im Antisemitismus zu sich kommt, richtet sich nämlich die Parteilichkeit einer Kritik der Nation für eine ganz bestimmte Nation, nämlich Israel. Und diese Parteilichkeit ist nichts, was sich zu einer materialistischen Kritik nun irgendwie zufällig dazugesellt. Das ist nicht der persönliche Spleen von mir oder irgendwelchen anderen Vertretern einer ideologiekritischen Gesellschaftskritik, sondern sie ist die zwingende Konsequenz aus dieser Kritik. Es ist dies eine Kritik an einer staatlich organisierten und garantierten Vergesellschaftungsweise, in der die beschädigten, aber selbstverständlich trotzdem für all ihr Handeln verantwortlichen Subjekte den kapitalbedingten Krisencharakter im Antisemitismus abspalten, in einem Antisemitismus, der sich heute bekanntlich, wie man gerade in den letzten Wochen und Monaten wieder sehr deutlich bei dieser fürchterlichen Augstein-Debatte sehen konnte, sich insbesondere gegen den jüdischen Staat richtet und ausagiert. Die den Verwertungsimperativen des Kapitals und den Herrschaftsimperativen des Staates gehorchende Gesellschaft bringt offensichtlich den Antisemitismus als einen wahnhaften Versuch der Konkretisierung des Abstrakten immer wieder hervor, wenn auch in sehr unterschiedlichen Ausprägungen. Der israelische Staat ist die Reaktion auf diesen Antisemitismus und schon deshalb ist die Parteilichkeit für diese Nation, für jede Kritik des kapitalbedingten Verhängnisses zwingend. Und umso unverständlicher ist es, dass es bei Leuten, bei denen es doch angeblich ums Ganze geht, im besten Fall, muss man sagen, das überhaupt nicht mehr vorkommt, im schlechtesten allerdings einer konsequenten Solidarität mit dem jüdischen Staat eine ganz klare Absage erteilt wird. Ich werde dann nachher gleich nochmal darauf zurückkommen. Gegen das Antinationale, ein Staat ist ein Staat ist ein Staat, oder auch diesen autonomen Dummsprech von Israel sei ein Staat wie jeder andere auch, dagegen gilt es eine Art kategorischen Imperativ für materialistische Gesellschaftskritik zu formulieren. Der findet sich ebenfalls, welche Überraschung, in diesem Band Postnazismus Revisited, den es günstig zu erwerben gibt, und stammt in der folgenden Formulierung wiederum von Clemens Nachmann, der das vortrefflich auf den Punkt bringt, wenn er schreibt: Eine jede Staatskritik wird daran zu messen sein, ob sie mit dem Staat Israel, jener prekären Nothilfemaßnahme gegen die antisemitische Raserei, sich bedingungslos solidarisch erklärt, was die Solidarität mit dessen bewaffneter Selbstverteidigung selbstverständlich einschließt. Und jede Kritik am Kapital ist daran zu messen, ob sie als ihr theoretisches Zentrum, dessen negative Aufhebung in manifester Barbarei als eine wiederholbare Konstellation auf den Begriff zu bringen vermag und zum Angelpunkt der Agitation macht. Und mir kommt es hier insbesondere auf dieses als wiederholbare Konstellation an. Der ganze Begriff des Postnazismus zielt ja nun nicht darauf, dass man nun die ganze Zeit ausschließlich und womöglich noch fürchterlich selbstanklägerisch über die Nachfolgestaaten des Nationalsozialismus redet, wobei, wie ich in der Vorbereitung einige Texte von Dr. Berlin gelesen habe, habe ich gedacht, vielleicht sollte man das doch mal wieder ausführlicher machen. Aber eigentlich zielt das eben genau nicht darauf, sondern ganz im Gegenteil. Es geht darum, ihn, diesen Begriff, zu einer Kritik einer globalen postnazistischen Konstellation in Anschlag zu bringen. Und eine global orientierte Kritik dieser postnazistischen Konstellation muss heute konstatieren, dass sich das Zentrum der offenen, und ich betone, der offenen antisemitischen Agitation nach 1945 von Europa verlagert hat, und zwar in den arabisch-islamischen Raum verschoben hat. Nachdem die Deutschen und ihre Hilfsvölker, also die Balten, Ungarn, Letten, Weißrussen, Ukrainer, die sich nun alle redlich bemüht haben, sich in das deutsch-österreichische Vernichtungswerk zu integrieren, nachdem die ja nicht nur bewiesen hatten, dass man einen wahnhaft projektiven Antikapitalismus bis zum industriell betriebenen Massenmord steigern kann, sondern nachdem sie auch vor der ganzen Weltöffentlichkeit bewiesen hatten, dass man dafür selbst nach der totalen militärischen Niederlage keine ernsthaften Konsequenzen zu befürchten hat, danach kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, was für eine ungemeine Attraktivität eine derart pathologische, sowohl mörderische als ja auch in vielen Punkten wirklich selbstmörderische Form von Krisenlösungsstrategie für antisemitische Massenbewegungen und Banden in anderen Weltregionen haben musste und bis zum heutigen Tag haben muss. Eine Kritik des globalen Postnarzissmus müsste heute also insbesondere eine Kritik der unterschiedlichen dominanten Strömungen des Islam beinhalten und konstatieren, dass sich heute die Kräfte der Gegenaufklärung, die Todfeinde der Freiheit und also die Potenziale zu einer negativen Aufhebung des Kapitals, gerade, wenn auch natürlich keineswegs ausschließlich, unter dem Banner Allahs sammeln. Und diese Kräfte sind nun überhaupt nicht national, sondern ganz im Gegenteil, die sind geradezu antinational, wie man, um nur zwei Beispiele zu zeigen, sowohl in den Schriften von Ayatollah Khomeini, also dem iranischen Revolutionsführer von 79, nachlesen kann, als auch bei den diversen Ideologen der Muslimbrüderschaft. Die Nation erscheint diesen islamischen Dschihadisten als eine Ausgeburt des liberalistischen Westens zu sein. Die Eroberung von Macht im Nationalstaat ist ihnen nicht Ziel, sondern lediglich Mittel zum Zweck, und zwar zum Zweck der letztlichen Durchsetzung ihrer wirklich durch und durch antinationalen Idee, nämlich von der Umma, also der Gemeinschaft aller gläubigen Muslime. Und vor dem Hintergrund nun ist es ausgesprochen fragwürdig, wenn im Ankündigungstext zur heutigen Diskussion, wie wir es ja vorhin auch gehört haben, geradezu hinausposaunt wird, Nationalismus ist die prägende Ideologie der kapitalistischen Epoche. Was ist denn dann, fragt man sich sofort, und darauf können wir vielleicht auch in der Diskussion näher eingehen, was ist denn mit den ganzen Protagonisten und Protagonistinnen eines postnationalen Zeitalters, einer postnationalen Ideologie, wie beispielsweise die schreckliche Hisbollah-Freundin Judith Butler, samt ihrer weltweiten, nun wahrlich nicht unbedeutenden Fangemeinde. Eine Fangemeinde, die sich nun überhaupt nicht zufällig als allererstes gegen die jüdische Nation richten, die beispielsweise als Anachronismus ins Visier genommen wird. Wohin ein abstrakter Antinationalismus aller ums Ganze führt, will ich nur an einem Beispiel kurz deutlich machen, naheliegenderweise, nachdem Sie nun schon da sind, natürlich an der Gruppe Top Berlin. In einer Stellungnahme zu einer Kundgebung eines Iran-Aktionstages in Berlin im Jahr 2009 beschwerte sich Top Berlin darüber, dass auf ihrer Kundgebung, die sie offenbar gerne Zionisten freigehalten hätten, einige Exil-Iraner und Iranerinnen durch Israel-Fahnen, wie Top Berlin schreibt, abgeschreckt waren. Und sie postulieren in dieser Stellungnahme, die sich also ganz klar gegen die Fahne des Staates der Shoah-Überlebenden und ihrer Nachkommen positioniert, Zitat, mit dem Verweis auf das Existenzrecht Israels, und in gewisser Weise ist das eigentlich schon verräterisch, denn natürlich geht es um etwas anderes und um sehr viel mehr als ein von Leuten, die nun in der Welt ja nicht viel zu sagen haben, geradezu gönnerhaft gewährtes Existenzrecht. Sie schreiben also, mit dem Verweis auf das Existenzrecht Israels ist nichts über die prekäre Ausgangslage und die gewaltförmigen Unterdrückungen der Proteste im Iran gesagt. Und dazu vier kurze Punkte, kommen dann auch relativ bald schon zum Schluss. Erstens, wahrscheinlich müssen einen solche Äußerungen nicht weiter wundern, bei einer Gruppe, die ganz in der Manier eines linksradikalen Martin Walsers anderen vorwerfen, und ich zitiere aus einem Text der Gruppe Top Berlin, Auschwitz als politisches Mantra einzusetzen, Zitat Ende, und sich dabei auch noch allen Ernstes auf den kategorischen Imperativ Adornos beziehen, den sie zu einem Aufruf zu antikapitalistischer Praxis verhunzen. Und dieses völlige Missverständnis des adornischen kategorischen Imperativs scheint mir wirklich einer der Knackpunkte in dieser Kontroverse zu sein, über die wir hier quasi im Showformat uns auseinandersetzen sollen. Ich hoffe wirklich, dass wir dann in der Diskussion darauf zurückkommen können, denn es ist ja auch alles andere als ein Zufall, dass in der Unique, die heute, glaube ich, gerade rausgekommen ist, sich ein wirklich aus Top-Berlin-Versatzstücken zusammengestoppelter Artikel zur Kritik dessen findet, was der Autor irgendwie unter Antideutsch sich so vorstellt. Und der ist dort erschienen und in dem wird das Ressentiment gegen den Störenfried Adorno geradezu stolz zur Schau gestellt. Und ich glaube, da haben wir wirklich einen der Knackpunkte in der Auseinandersetzung, die wir da führen sollen. Zweitens, ich hatte schon mal ein Streitgespräch mit jemandem von ums Ganze, in dem Fall von der Frankfurter Antifa F, und zwar in Braunschweig, damals anlässlich des Jahrestreffens der Jungen Union, also der Jugendorganisation der deutschen CDU. Und über die kann man nun wirklich sehr viel Schlechtes sagen. Aber mir ist kein einziger Fall bekannt, wo die sich, so wie Top Berlin das eben gemacht hat, über die Präsenz von Israel-Fahnen auf ihren Veranstaltungen aufgeregt hätte. Und da fällt dann irgendwie immer dieses Horkheimer-Zitat an, dieses sehr schöne Horkheimer-Zitat, glaube ich schon aus den 60er Jahren, wo er immer gesagt hat, revolutionär sein heißt heute konservativ sein. Drittens, in diesem Hinweis auf einige Exil-Iraner kommt natürlich zum einen reichlich Paternalismus zum Ausdruck und zum anderen auch eine Instrumentalisierung, denn natürlich werden jene Exil-Iraner und Iranerinnen nicht erwähnt, die nicht nur kein Problem mit Israel-Fahnen haben, sondern sehr genau wissen, was die mit der Unterstützung der Freiheitsbewegung der iranischen Bevölkerung zu tun haben. Und viertens, das ist vielleicht der wichtigste Punkt dabei, wenn man solch ein Statement liest, weiß man, dass dieser allerneueste Antinationalismus leider nichts verstanden hat vom iranischen Regime und der notwendigen Unterstützung der iranischen Freiheitsbewegung. Wenn seit über 30 Jahren im Iran staatsoffiziell die Vernichtung Israels proklamiert wird, dann ist die Solidarität mit diesem Land, mit dieser Nation, nicht nur eine politisch-moralische Verpflichtung, sondern zugleich die bestmögliche Distanzierung vom iranischen Regime. Dessen Antisemitismus entspringt ebenso wie der Hass auf homosexuelle und emanzipierte Frauen, jenem antiwestlichen, antiliberalen Furor, welcher das islamische Regime in Teheran wesentlich kennzeichnet. Die Machthaber im Iran selbst sehen Atomprogramm, Vernichtungsdrohungen gegenüber Israel, das Zwängen der iranischen Bevölkerung um die Scharia und die Unterdrückung der iranischen Opposition, gegen die sich diese Kundgebung errichten sollte. Diese Machthaber selbst sehen das als eine notwendige Einheit an. Und schon deshalb darf es unter den Gegnern und Gegnerinnen des iranischen Regimes keine Neutralität hinsichtlich der Vernichtungsdrohungen gegenüber Israel geben. Denn in ihnen kulminiert jene wahnhafte Ideologie, auf deren Grundlage die Islamische Republik 1979 ausgerufen wurde, und zwar unter dem Mitwirken und dem Beifall vieler iranischer Linker, und zwar insbesondere jener iranischen Linken, auf die Top Berlin heute so gerne Rücksicht nehmen möchte, um nur ja nicht ihre antizionistischen Gefühle zu verletzen. Um zum Ende zu kommen, jetzt denken vielleicht einige von euch und Ihnen, mein Gott, jetzt redet er schon wieder über den Iran. Aber da sieht man mal wieder, dass es gar nicht die sogenannten Antideutschen sind, die, wie man das häufig als Vorwurf hört, als auf Deutschland und Österreich fixiert seien, sondern ganz offensichtlich ist das viel eher die sonstige Linke. Eine sonstige Linke, die, so kann man insbesondere ja bei diesen identitätsstiftenden Events der Demonstrationen gegen den WKR und den Akademikerball sehen, eine sonstige Linke, die ihre einheimischen Nazis und Rechtsradikalen, so könnte man zumindest den Eindruck gewinnen, geradezu lieb gewonnen hat, da sie insbesondere in ihren geschaftelhuberisch-antifaschistischen Ausprägungen ansonsten offenbar gar nicht so recht wüsste, was sie eigentlich tun soll. Vielen herzlichen Dank für die geduldige Aufmerksamkeit. Ja, ich darf jetzt das Mikrofon weitergeben zu der Linken und der Input von den Genossen von der Kooperative Die Organisation Praxis wird jetzt vortragen. Bitte schön. Ja, hallo. Ich muss mich jetzt mal an dieses Mikro gewöhnen. Hört man da was? Ja, erst habe ich mich so ein bisschen geärgert, dass ich nicht auch so einen ultra-tight durchformulierten Vortrag hier liefern kann, in dem so eins zum anderen passt und ganz klar ist, wer hier der, wie hast du gesagt, linke Martin Walser oder so ähnlich sein muss hier auf dem Podium. Aber je länger das ging... Das musst du nicht, ich zwingt euch ja keiner sowas zu schreiben. Aber je länger das ging, desto mehr dachte ich mir, ist vielleicht ganz gut, dass ich hier nicht, also ich bin eigentlich ein ziemlich narzisstischer Mensch und mag deswegen auch fertige Vorträge gerne vor mir liegen haben und so, dass ich dann ganz sicher weiß, da jetzt irgendwie so glänzen zu können, wie ich das mir immer wünsche. Aber vielleicht ist es ganz gut, dass es nicht so ist, weil es eben auch so ein bisschen ja einen unterschiedlichen Zugang zur Welt ausdrückt und vielleicht auch ein unterschiedliches Verhältnis zu politischen Spielräumen, die es in dieser Welt gibt, und zu Handlungsnotwendigkeiten, die sich eben nicht im nahtlosen Ineinanderfallen von großen Begriffen wie Kräfte der Gegenaufklärung oder Todfeinde der Freiheit ergeben. Also da wird schon rhetorisch ein, du hast es glaube ich in einem deiner Texte mal manichäisches Weltbild konstruiert, das hast du in dem Text aber dem Islam oder Islamismus unterstellt oder dem iranischen Regime. Du hast hier auch ein manichäisches Weltbild entworfen, aus dem sich eine zwingende und alternativlose Konsequenz ergibt, die du ja auch skizziert hast. Bedingungslose Solidarität mit Israel, kann ich erstmal nur eins sagen. Zum Glück ist Israel für sein Überleben nicht auf die bedingungslose Solidarität von Wiener und Berliner Antideutschen angewiesen. So viel dazu. Ich würde gerne so ein bisschen fragender vorgehen, ein paar Motive antippen. Vielleicht schaffen wir es ja darüber, ein paar Widersprüche greifbar zu machen, die in dieser rhetorischen Dampfwalze hier gerade untergegangen sind. Und vielleicht gelingt mir es darüber auch, ein bisschen das Bild zu korrigieren, als Neuauflage der marxistischen Gruppe quasi eine neue antizionistische Internationale einläuten zu wollen, unter dem Deckmantel des Antinationalismus. Also, vielen Dank für die Einladung. Ich vertrete hier die Gruppe Top Berlin. Weil wir hier als infantile Gruppe vorgestellt wurden, lasse ich mal ein bisschen die witzigen Dinge weg, die ich zu der Gelegenheit immer sage. Und sage, wir beschäftigen uns mit Krise, Rassismus und Sozialchauvinismus, geben eine Zeitung heraus, Straßen aus Zucker, die sich an ein jüngeres Publikum wendet und deswegen vor infantilen Motiven jetzt auch nicht so gefeit ist, kommt aber ganz gut an. In der letzten Ausgabe der Internationalen haben wir einen Artikel zu antisemitischen Motiven in den globalen Krisenprotesten veröffentlicht. In Deutschland haben viele Linke davon schon mal was gehört, also von der Kritik antisemitischer Kapitalkritiken. Das sieht außerhalb Deutschlands nicht immer so aus. Fanden wir eine ganz sinnvolle Sache. Dachten wir, machen wir mal. Das ums ganze Bündnis beschäftigt sich auch mit der Krise, mit Krisenprotesten. WKR-Ball ist eine ums ganze Sache. 1. Mai gegen Nazis in Frankfurt. Wir organisieren gerade eine antirassistische Kampagne aus Anlass des 20. Jahrestags der Abschaffung des Asylrechts. Kein unwesentliches Thema. Beschäftigen uns bei der Gelegenheit mit Rassismus und auch in dem Zusammenhang mit Antideutschen. Mein Beitrag ist nicht mit meiner Gruppe abgestimmt. Das machen wir häufiger so. Ich bin da vertrauensvoll entsandt, spreche erstmal für mich. Aber was ich hier sage, reflektiert natürlich auch die Gruppenarbeit oder ergibt sich auch aus der Gruppenarbeit. In der Vorbereitung bin ich auf ein Plakat der FPÖ gestoßen, zum Hungerstreik der Geflüchteten in der Votivkirche. Kennt ihr bestimmt. Strache und wie heißt der andere? Gudenus. Mit dem Slogan, Asylbetrug ist Unrecht, alle Unterstützer sind Beitragstäter. Darunter, und die Besetzer der Votivkirche? Fragezeichen. Schubhaft, Zwangsernährung und Abschieben. Wir lassen uns nicht erpressen. Das ist lupenreines Herrenmenschentum. Menschen, die sich mit ohnmächtigen Mitteln gegen ihre Erniedrigung wehren, sollen durch extralegale Maßnahmen gebrochen und unsichtbar gemacht werden. Wer solche Freiheitlichen hat, braucht keine SA. Der anstehende Akademikerball der FPÖ, also der WKR-Ball, ist das Vernetzungstreffen genau dieser Leute. Deshalb blockieren wir ihn auch dieses Jahr wieder. Klar ist aber, dass nicht Strache das Problem ist, sondern eine Gesellschaftsordnung und eine Nation, die so einen hervorbringt und mit 30% Zustimmung ausstattet. Deshalb stellen wir unsere Blockaden in einen theoretischen und politischen Rahmen, eine Kritik an Kapital, Staat und Nation im Allgemeinen und im Besonderen. Antideutsche wie Stefan Griegert haben Rassisten wie Haider, Strache und Konsorten über beinahe 2 Jahrzehnte kritisiert. In der Vorbereitung habe ich vieles davon auch gelesen. Wie kommt es dann aber, dass die meisten selbstorganisierten Flüchtlingsgruppen, mit denen wir jetzt in Berlin zu tun haben oder in Deutschland, dass diese Flüchtlingsgruppen jede Zusammenarbeit mit Antideutschen ablehnen, dass sie sie für Rassisten und Bellizisten halten? 2 Antworten. Erstens, wenn man sich vergegenwärtigt, was antideutsche Populisten in Zeitschriften wie beispielsweise der Bahamas über Muslime so schreiben, zum Beispiel der muslimische Mann als narzisstisches Muttersöhnchen mit Problemen bei der Triebbefriedigung oder beim Triebaufschub, Entschuldigung, und deswegen eben auch mit Problemen der Ich-Struktur, der deshalb auch Frauen knechtet, wenn man sich das vergegenwärtigt, dann muss man schon sagen, das ist blanker Rassismus. Mein Genosse Lars hat eine andere Sache ausgegraben, wo im Editorial 5 oder 10 Mal ein rassistisch diskriminierendes Schimpfwort verwandt wurde, um den Musikgeschmack des amerikanischen Präsidenten irgendwie in Zweifel zu ziehen. Er hat bei der Gelegenheit gesagt, da inszenieren sich die Autoren, in dem Fall eben die Bahamas-Redaktion, als wirklich die letzten Harten, die es schaffen, auch noch den Vorwurf des Rassismus auf sich zu nehmen, nur um der linken PC-Gesellschaft die rote Karte zu zeigen. So hart muss man erstmal sein. Wenn man sich wenn die US Air Force als Freiheitskrieger glorifiziert werden, der Kampf um Befreiung ist international, dann ist es nicht nur bellizistisch, sondern auch eine peinliche, chauvinistische Identifikation mit der Macht. Wenn man sich vergegenwärtigt, mit welcher mackerhaften Attitüde manchmal junge Antideutsche ihre Solidarität mit Israel ausstellen, mit IDF-Shirts und blau-weißer Flaggenparade durch Neukölln, dann geht es da auch nicht in erster Linie um Israel, sondern um Identifikation mit einer überlegenen Macht. Es geht um ein identitäres Ticket und man ist froh, dass man bei der Gelegenheit die deutsche Polizei hinter sich stehen hat. Das war der erste Teil der Antwort. 2. Teil. Texte von kultivierteren Antideutschen oder Ex-Antideutschen, und dazu würde ich Stefan Griegert auch noch zählen, auch nach diesem Vortrag, versagen sich manchmal so einem Gepose. Hier lohnt es sich, nach theoretischen Prämissen und nach politischen Konsequenzen zu fragen. Allen voran geht es dabei um den Begriff des Antisemitismus als verkürzten oder fetischistischen Antikapitalismus, Zitat Postone, und um den Begriff des Postnarzismus als unterstellte ideologische Spezifik des deutsch-österreichischen Nationalismus und, wie wir gerade gehört haben, als deutsches Prinzip, das nun eben auch über den Globus sein unheilsames Wirken entfaltet. Aus dieser Betrachtung lassen sich politische Schlussfolgerungen ziehen. Genau das versuche ich zu tun. Erstens will ich kurz skizzieren, was wir uns unter antinationaler Kritik vorstellen. Das ist ein bisschen anders, als Stefan das gerade skizziert hat. Zweitens will ich versuchen, das mit Motiven antideutscher Positionen, mit Motiven antideutscher Kritik ein bisschen zu kontrastieren. Meine These ist, dass antideutsche Kritik sich zumindest in den letzten 10 Jahren fundamental antipolitisch entwickelt hat, indem sie politische Widersprüche, wirklich real existierende gesellschaftliche Widersprüche ausblendet unter einem manichäischen Weltbild und eine Situation herbeikonstruiert, in der immer die letzte Entscheidung jetzt getroffen werden muss und in der immer eine absolute Position bezogen werden muss. Ja, wenn mir das gelingt, will ich daraus 1, 2 politische Konsequenzen ableiten, die sich für uns als Gruppe oder eben auch für das Bündnis ums Ganze daraus ergeben. Ich

Dieser ideologische und staatspolitische Lösungsversuch zwingt uns eben nicht auf theoretische Sonderwege. So, ich habe in dieser jetzt abgelesenen Passage immer wieder betont, dass Nationalismus, also die Projektion nationaler Identität, als eine ideelle Aufhebung, ideologische Aufhebung von Vergesellschaftungswidersprüchen theoretisiert und politisiert werden muss. Und das ist ein ganz entscheidender politischer Einsatzpunkt. Also eben nicht der Punkt der Identität, wie sich Nationalismus eben selbst behauptet, sondern der Punkt der widersprüchlichen Vergesellschaftungserfahrung, Ohnmachtserfahrung, die im Nationalismus kompensiert wird. Und in so einer Perspektive ist selbst der krasseste, chauvinistischste Identitätsstandpunkt nur umso mehr ein Indiz prozessierender, enorm spannungsvoller Widersprüche. Und genau deshalb ist gerade die krasseste identitäre Vereindeutigung und von mir aus eben auch die identitäre Vereindeutigung der islamistischen Ideologie eine Vereindeutigung, die krasse politische, ökonomische Spannungen indiziert. Daraus muss sich nicht ergeben, dass sich jetzt hier besonders viele Handlungsmöglichkeiten auftun, aber man sollte zumindest mal nach welchen suchen und schauen, was da möglich ist. Dieser Kontrast zwischen einerseits der Betonung der Widersprüchlichkeit, des kompensatorischen Charakters von Identität, der politischen Vermitteltheit und eben auch der politischen Veränderbarkeit und andererseits die Betonung von Identität, Geschlossenheit, ist ein wesentlicher Unterschied zwischen antinationaler und antideutscher Kritik. Zumindest zur antideutschen Kritik, wie wir sie seit 10 Jahren etwa kennen, nämlich seit der zweiten Intifada und seit 9/11. Antideutsche Kritik war mal Punkrock. Antideutsche Kritik war mal Identitätskritik. Mitte der 90er Jahre hat es sogar richtig Spaß gemacht und war sogar richtig sinnvoll, die PC-Standpunkte Gefühlslinken genauso krass anzugehen wie den Deppen-Antiimperialismus der MLer. Mit 9/11 und der zweiten Intifada hat sich das geändert. Die antideutsche Bewegung hat angesichts dieses drastischen Anschlags in New York und angesichts der Eskalation von Anschlägen in Israel einen selbstmissverständlichen Standpunkt der Parteilichkeit entwickelt, die eben nicht mehr nach gesellschaftlichen Vermittlungsverhältnissen fragt, sondern in einer Art permanenten Notstandslage absolute Parteilichkeit für eine Seite in einer herrschaftlichen Konstellation fordert. Wenn ich so zurückdenke, meine ersten Streits bei diesen Bahamas-Vorträgen in Meringhof, ich weiß gar nicht, ob Sie da noch vortragen können oder wollen. Einer meiner ersten Streits war das Verhältnis zu Jugoslawien. Da ging es nicht um den Kosovo-Krieg, sondern davor noch um die Deutung dieser NATO-Intervention. Oder was? Ja, es war eine NATO-Intervention. Quatsch, es war ein UNO-Mandat im Bosnien-Krieg. Und in dieser Zeit gab es eine krasse antiserbische Propaganda in den bürgerlichen Medien in Deutschland. Und Autoren der Bahamas, allen voran, Elsässer, aber eben auch andere, haben daraus die Konsequenz gezogen, sich absolut auf eine Seite zu schlagen, nämlich auf die Seite Jugoslawien, von dem jeder klarsichtige Mensch wusste, dass es schon damals ein serbisches Hegemonieprojekt war. Das heißt, Elsässer und andere haben pro-serbische Propaganda gemacht. Es war ihnen wahrscheinlich selbst klar, dass es pro-serbische Propaganda ist, aber sie haben sich in einem Gefühl oder in einer Situation gesehen, in der sie durch absolute kontrafaktische Parteilichkeit hier einen Standpunkt ausdrücken müssen. Das heißt, sie haben in Kauf genommen, sich nicht nur mit der Seite der Macht, sondern eben in diesem Fall zumindest, sich mit der Seite von Mordbanden zu identifizieren. Gut, das jetzt nur so als kleine Erinnerung an die Zeit vor 9/11. Mit 9/11 ist sozusagen ein ähnliches Motiv der Forderung nach absoluter oder wie es dann auch heißt, bedingungsloser Parteilichkeit zur antideutschen Grundhaltung geworden. Und es zieht sich durch sehr viele politische Räume, die eigentlich, muss man sagen, allesamt so konstruiert werden, dass sie auf diese identitäre Haltung passen. Also das Verhältnis zu Israel, das Verhältnis zum Iran oder zur iranischen Bombe, die Konstruktion einer globalen dschihadistischen Bewegung, die immer in strenger Analogie zum Nationalsozialismus und damit eben zum System der Vernichtungslager vorgestellt wird. Das sind alles sozusagen politische Projektionen, die natürlich nicht völlig aus der Luft gegriffen sind. Also wir kennen ja alle diese Zitate des iranischen Regimes. Wir kennen alle die immer wieder in unterschiedlichen Zusammenhängen auftauchenden antisemitischen oder eliminatorisch antisemitischen Ressentiments in dem, was man so Dschihadismus oder Islamismus nennt. Aber darauf beschränkt sich die Welt erstens nicht und darin erschöpft sich auch die politische Situation nicht, in denen diese Äußerungen stattfinden. Bisschen zugespitzt könnte man sagen, seit 9/11 hat sich die antideutsche Partei zur Verteidigung des Abendlandes aufgeschwungen, mit einer Überaffirmation des bürgerlichen Freiheitsbegriffs, der eben nicht mehr in seiner Widersprüchlichkeit gesehen wird, sondern in seinen überschießenden Momenten, könnte man sagen. Aber eigentlich noch nicht mal das. Sondern er wird affirmativ genommen und so auch seine Schutzmacht, in dem Fall, wie man sich das so vorstellt, die US Air Force. Das ist natürlich eine Absage an jedes kritische Denken. Das ist eine Absage an jeden Begriff globaler Dominanzverhältnisse. Ich frage gerade mal, wie lange habe ich denn noch? 10 Minuten, weil wir sind schon ziemlich lange dabei. Gut, ich versuche zum Ende zu kommen, ist nicht mehr so lang. Das ist natürlich eine Absage an jeden kritischen Begriff globaler Dominanzverhältnisse. Es ist auch eine Absage an jeden Versuch, in diesen globalen Dominanzverhältnissen anders als mit dem dicken Hammer der irgendwie B-52 zu intervenieren. Darin drückt sich eben auch aus ein sozusagen selbstgemachtes Problem der antideutschen und auch der antinationalen Kritik, nämlich, dass sie keinen Begriff, keinen kritischen, fortschrittlich lasse ich weg, ist so eine sozialistische Parole, einen kritischen Begriff und ein kritisches Konzept des Antiimperialismus hat. Es war völlig richtig und ist nach wie vor völlig richtig, den Deppen-Antiimperialismus der ML zu kritisieren und seine Nähe zu antisemitischen Stereotypien. Es war aber falsch, darüber die Kritik globaler Dominanzverhältnisse völlig aus den Augen zu verlieren. Und jetzt stehen wir ohne da. Und erleben jetzt gerade beispielsweise beim Versuch mit Geflüchteten, die sich hier in Deutschland organisiert haben, beim Versuch mit denen zusammen ein antirassistisches Projekt aufzuziehen, dass wir globale Dominanzverhältnisse in der postkolonialen Dimension überhaupt nicht theoretisieren können. Dass wir globale Dominanzverhältnisse im Nachgang des Kalten Krieges überhaupt nicht theoretisieren können. Und das wäre eine Herausforderung, der sich eine ideologiekritische, eine ideologiekritische, antikapitalistische Position eben stellen muss. Die beschriebenen Gefahren oder die beschriebenen eskalativen Situationen mit einem islamistischen Terrorismus, mit der iranischen Bombe, sind nicht klein zu reden, aber sie müssen eben auch in ihrer eskalierten Erscheinung als Momente eines globalen Dominanzverhältnisses theoretisiert werden und politisiert werden. Und um zum Abschluss zu kommen, der kategorische Imperativ nach Auschwitz, jetzt nehme ich mal ein Autoritätsargument für mich in Anspruch, ist bei Adorno mitnichten so ausformuliert als bedingungslose Solidarität mit Israel. Die Bedingungslosigkeit ist eine religiöse Forderung. Religiöse Forderungen sind nichts für denkende Menschen. Wenn schon, dann ist es eine bedingte und begründete Solidarität. Aber der kategorische Imperativ nach Auschwitz, wie Adorno ihn formuliert und wie ich ihn eben auch für sinnvoll und notwendig halte, ist einer an globalen Dominanzverhältnissen, die immer wieder dafür sorgen, dass die beschriebenen Gefahren und Eskalationen entstehen. Es geht also darum, um gesellschaftliche Verhältnisse zu streiten, in denen niemand mehr einen Staat und eine Atombombe braucht, um nicht umgebracht zu werden. Und dafür steht eine antinationale Kritik und unser Versuch, antinationale Kritik transnational zu organisieren. So, dann erstmal danke an die beiden Referenten für die doch etwas länger gewordenen Inputs. Ja, man kennt das ja. Deswegen kurz und knackig hätte ich jetzt einfach mal gesagt, vielleicht 10 Minuten maximal, wo ihr euch gegenseitig aufeinander euch beziehen könnt. Ein bisschen haben wir mal geplant, so, du vielleicht auch nochmal ein paar Antworten geben kannst oder halt Sachen an, also Sachen sagen kannst und du dann auch nochmal, dass wir irgendwie dann so ja, kurz nach 9 in die offene Diskussion gehen können. Vielleicht wollen wir vorher auch nochmal eine kurze Pause machen, vor der großen Diskussion. Wie auch immer. Gut, gib mal. Pause für eine schlechte Idee, dann kommt man auch raus. Das ist natürlich schwierig jetzt zu lösen. Ich bin auch in 15, das müssen wir wissen. Ich werde versuchen, ein paar Punkte rauszugreifen. Also viele sind auch vielleicht ja, Kleinigkeiten sitzen nicht, oder man so einzelne Sachen zu sagen kann, aber gerade ganz am Schluss, wir stehen ohne eine Kritik globaler Dominanzverhältnisse da, also ich nicht. Ich weiß gar nicht, was das dann sein soll. Und das ist vielleicht auch ein methodischer Hinweis. Ich habe mich absichtlich nicht auf irgendwelche antinationalen Indie-Media-Texte bezogen, sondern auf das, was die Gruppe Top Berlin und das ums ganze Bündnis publiziert haben. Ja? Jedes Zitat, was ich in meinem Einleitungsvortrag, an dem du den Vorwurf gebracht hast, dass er vorbereitet war, das ist immer ein komischer Vorwurf von meinen Leuten, die referieren, Vorwürfe, sie bereiten sich vor auf eine Veranstaltung. Aber, war umgekehrt natürlich nicht so, weil wenn die Veranstalter oder du mit Dabar Hamas oder, was ich nicht empfehlen kann, mit Jürgen Elsässer diskutieren möchte, dann empfehle ich, jemand von Dabar Hamas oder Jürgen Elsässer einzuladen. Und natürlich hat das einen Grund, weil du vieles von dem, was du da teilweise auch in einer sehr unfairen Art und Weise aus Hamas Texten zitiert hast, bei mir so nicht finden wirst. Ja, und ich sitze hier nicht als Vertreter des Antideutschtums, sondern ich sitze als ein Autor, der für das verantwortlich ist, was er selber geschrieben hat und für sonst gar nichts. Ja. Naja. Der entscheidende Punkt ist aber vielleicht wirklich der mit dem kategorischen Imperativ, dem Zionismus und Israel. Und auch das vielleicht, weil du ganz am Schluss nochmal was gegen die Bedingungslosigkeit gesagt hast. Und das kommt ja eigentlich immer in diesen Diskussionen. Mich würde tatsächlich, weil, und du das auch explizit gesagt hast, es geht um eine bedingte Solidarität, mich würde interessieren, was denn deine Bedingungen an Israel sind. Ja? Ab welchem Punkt du dann sagen würdest, ah, tut mir leid, jetzt habt ihr meine Solidarität verspielt. Ja? Diese bedingungslose Solidarität, die bezieht sich nicht auf jede Fitzelentscheidung, die irgendeine Regierung in Israel, in Jerusalem oder in Tel Aviv trifft, sondern diese bedingungslose Solidarität bezieht sich auf den Staatszweck des Zionismus, auf den Staat Israel als solchen. Und deswegen ist die Betonung der Bedingungslosigkeit so wichtig. Es gibt einen Grundgedanken des Zionismus, der für alle, wie auch immer, heterogenen, sehr unterschiedlichen Richtungen des Zionismus verbindend ist. Und das ist eben die Überlegung in Reflexion, als Reaktion auf den Antisemitismus, der eine Massenvernichtung geändert hat, in einer Welt, die weiterhin in Staaten und Nationen eingerichtet ist, einen eigenen jüdischen Nationalstaat zu etablieren. Und den, weil es gar nicht anders geht, mit Gewalt, das heißt mit Militär zu verteidigen. Darauf bezieht sich das, was ich mit bedingungsloser Solidarität meine und formuliert habe. Und das ist selbstverständlich eine, und zwar eine sehr wichtige Konsequenz aus dem Adornoschen kategorischen Imperativ. So wie ihr das, ich sage in dem Fall ihr, weil ihr schreibt das ja tatsächlich in einem Text, ja, wo unmittelbar darauf Bezug genommen wird, dort wird gesagt, die Konsequenz aus dem Adornoschen kategorischen Imperativ sei antikapitalistische Praxis. Und ich würde sagen, das ist, also da wird sozusagen der marxische kategorische Imperativ und der Adornische in eins geworfen. Und genau das, warum es überhaupt diesen Adornischen gibt, ja, der ja bewusst mit Bezug auf den Marxischen formuliert wird, warum es den überhaupt gibt, das wird eben nicht mehr zur Sprache gebracht. Und das ist eben der Abgrund von Auschwitz und des Nationalsozialismus, der zwischen diesen beiden kategorischen Imperativen steht. Er heißt ja insgesamt, und das ist nicht zufällig, dass ihr genau diesen Part weglasst, dass es im Stande der Unfreiheit darum ginge, alles Handeln und Denken dafür zu tun, dass nichts Ähnliches wie Auschwitz nochmal passieren würde. Im Stande der Unfreiheit. Und im Stande der Unfreiheit bedeutet, solange der marxische kategorische Imperativ, also alle Verhältnisse umzuwerfen, in der Mensch ein erniedrigtes, geknechtetes und so weiter und so fort Wesen ist, also die sozusagen das, was du wahrscheinlich antikapitalistische Praxis nennen würdest, solange das keinen Erfolg hat, solange die Menschen also, und zwar auch die Kritiker der bestehenden Verhältnisse, im Stande der Unfreiheit sich befinden, darum geht es, was man in diesem Stande der Unfreiheit machen muss. Und sich dahin zu stellen und jetzt irgendwie mit Bezug auf die kritische Theorie zu behaupten, so, ja, da darf man jetzt gerade in Deutschland auch nichts Positives über die US Army sagen. Also da ist das, glaube ich, eine ziemlich, also eine nicht legitime Bezugnahme gerade auf die kritische Theorie. Der Clou an der kritischen Theorie von Adorno und Horkheimer ist doch gerade, dass sie einerseits darauf hinweisen, dass viele der Unterschiede, die man aufzeigt zwischen unterschiedlichen Ausprägungen kapitalistischer, nationaler Vergesellschaftung, theoretisch vielleicht nur eine sehr kleine Differenz sind. Das ist praktisch aber eben der Unterschied um Leben und Tod ist. Das haben sie aus ihrer eigenen Erfahrung mit dem Exil in den USA und so weiter und so fort ja nun wirklich gewusst. Und in diesem Wissen wird dieser kategorische Imperativ formuliert. Und man kann auch nicht ganz unterschlagen, auch wenn ich auch sagen würde, die kritische Theorie, an die man ja auch nicht glauben soll, sondern man lesen soll, haben kein vollständiges kritisches Bewusstsein von der Bedeutung des Zionismus entwickelt. Nichtsdestotrotz gibt es von allen wichtigen Denkern der kritischen Theorie natürlich Äußerungen, wo sie sehr eindeutig genau mit dieser Grundüberlegung des Zionismus als eine Selbstverteidigungsideologie, als eine Notwehrmaßnahme gegen den Antisemitismus in staatlicher, in nationaler Form solidarisch erklären, sowohl öffentlich als auch noch viel deutlicher in anderer Form. 5 Minuten noch, weil dann würde ich es gerne noch abgeben. Das macht sich zur Parteilichkeit vielleicht. Auch da finde ich das kein Zufall, wenn man dann irgendwie mit Jugoslawien irgendwie anfängt, ne? Weil es da sehr viel zu kritisieren gibt, gerade an so einem Irren wie Jürgen Elsässer, der halt auch damals schon ziemlich irre war. Völlig d'accord. Ja? Aber es geht doch heute um wirklich andere Beispiele, ja? Die du dann zwar noch angedeutet hast, aber wo ich glaube, dass es sehr wohl darum geht, ja? ohne irgendwie eine Kritik aufzugeben an das, was du nennst, globale Dominanzverhältnisse, dass es da sehr wohl auch um Entscheidungen geht. Ja? Wenn Israel einen Krieg gegen die Hisbollah führt, ja, natürlich geht es da nur um eine Entscheidung, auf welche Seite man sich stellt. Und da muss man keine Sekunde dafür vergessen, dass es globale Dominanzverhältnisse gibt, ja, und dass, was weiß ich, dass in den 70er und 80er Jahren die USA den Islamismus unterstützt haben und dass sie mit dafür verantwortlich sind und dass es Verzweiflung gibt und dass irgendwie die linken Alternativen in den arabischen Ländern lange unterdrückt worden und deswegen Islamisten so stark geworden sind und so weiter und so fort. Und ein aktuelles Beispiel in Mali. Ja, jeder, der sich mit dem Konflikt, mit der Situation länger beschäftigt hat, weiß man, auch da, dass das natürlich massive zum einen Versäumnisse westlicher Staaten irgendwie mit zu dieser Situation geführt hat und zum anderen eine ganz aktive Politik von einzelnen westlichen Konzernen, das alles mit begünstigt haben. Das ändert aber überhaupt nichts daran, dass wir jetzt eine Situation haben, womit die schlimmsten islamistischen Banden, die mit Al-Qaida verbündet sind, auf der einen Seite stehen und auf der anderen Seite eine völlig notwendige und richtige Militärintervention endlich stattfindet, an der man schlicht und einfach nur kritisieren kann, dass sie nicht schon viel früher stattgefunden hat. Ja? Und keine Sekunde muss man sich, wenn man so etwas sagt, ja, Illusionen darüber machen, aus was für Motiven das jetzt irgendwie Frankreich oder so etwas macht. Und das ist irgendwie bei der US Air Force genau das Gleiche. Das ist ja nicht nur in Bezug auf die aktuelle Situation, man kann das sogar in Bezug auf den Nationalsozialismus sagen. Ja? Wir alle wissen, dass das keine großes dass das nun kein großer Grund war, dass die US Air Force zum Glück, und das sind große Helden, die amerikanischen Piloten, deswegen ist dieses Titelbild auch vollkommen in Ordnung, und diese Freiheitsemphase, die da zum Ausdruck gebracht wird, ist etwas sehr Sympathisches und ist übrigens auch Bestandteil des amerikanischen Nationalismus, was ihn deutlich unterscheidet von vielen anderen. Das ist zwar Ideologie, ja, und nur Schein, aber es ist trotzdem wichtig, ja, dass das etwas ist, worauf Leute, die irgendwie ihre amerikanische Fahne hissen, beziehen sie sich auf eine Emphase von Freiheit, wie man das halt in vielen anderen Nationen in Bezug auf viele andere Nationalfahnen nicht kennt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, auch die Kriegsführung der Westalliierten und insbesondere der USA gegen Nazi-Deutschland, ja, die haben das noch nicht in erster Linie gemacht, um irgendwie Auschwitz zu verhindern oder aufzuhalten. Im Gegenteil, man kennt die ganzen Berichte und so weiter. Ja. Aber ändert das irgendwas daran? Ja. Ändert es was daran, dass das absolut richtig war? In Bezug auf das iranische Regime kommt genau das Gleiche. Man kann lange und breit, und es ist auch notwendig, das darzustellen, warum ist es eigentlich zu dieser Situation gekommen. Nichtsdestotrotz bringt einen das heute eben tatsächlich, also weil du ja immer was Praktisches hören wolltest, das bringt einen ja praktisch nicht weiter, wenn man sich heute überlegt, von den Sachen, die du ja gar nicht in Abrede stellst, das ist also ein vernichtungsantisemitisches Regime, was übrigens nicht heißt, dass man das in Analogie zu den Vernichtungslagern sagt, ja, was du unterstellt hast, das stimmt nicht, sondern man verweist darauf, dass es dort wie mein Kollege Barit war, da takt das mal so, wenn du mal 10 Minuten hinschreibst, rede ich noch 10 Minuten. Wie mein Kollege Barit war, da takt das einmal sehr treffend genannt hat, in einem ebenfalls günstig zu erwerbenden Iran-Sammelband dort oben, es ist ein eliminatorischer Antizionismus. Und da muss man doch mal darüber reden, wie man dem begegnen kann. Und das ist keine Situation, die permanent auf allen Ecken und Enden dieser Welt eintritt, sondern es ist in diesen ganz spezifischen Situationen ist das so. Ja? Es gibt einen Grund, warum er, wie ich, der irgendwie lange irgendwie Texte zur Kritik der Politik verfasst hat, irgendwie seit mehreren Jahren in einer Kampagne sich engagiert. Das meine ich aus Lust an der Freude, wenn man jetzt plötzlich irgendwie Politik so toll finde, sondern weil das wirklich eine Ausnahmesituation ist. Es ist zum ersten Mal seit 1945 die Situation, dass, wenn dieses Regime, was seit 30 Jahren ziemlich klar sagt, was es machen möchte, über die Technologie der Massenvernichtung verfügt, dass zum ersten Mal seit 1945 eine ganz reale Möglichkeit, und ich sage das sehr bewusst in diesem Zusammenhang, einer zweiten Shoah, eines zweiten Holocaust gegeben ist. Und das ist eine komplett andere Situation, wo man, wenn man diesen kategorischen Imperativ von Adorno ernst nimmt, was man imstande der Unfreiheit, ja, also solange die Gruppe Top-Berlin die kommunistische Weltrevolution noch nicht geschafft hat, was man dann machen muss, ja, um gegen so ein vernichtungsantisemitisches Projekt und eine Bedrohung vorzugehen, und zwar rechtzeitig. So, zuerst mal auf. Ja. Die Uni Wien ist leider nicht so gut ausgestattet. Bitte schön. Eine Nachfrage, die ich auch gerne vielleicht besonders aufgeschrieben habe. Warum sprichst du von einer Konstruktion eines internationalen Dschihadismus? Oder habe ich das nur falsch verstanden? Also, weil den gibt es doch immer de facto, oder? Dass ich das nicht vergessen. Tja, da kennst du dich im Zweifelsfall besser aus als ich. Aber ich sag mal so. Alle Sudanesen, die ich jetzt in den letzten Monaten so kennengelernt habe, alle Iraner, die ich jetzt in den letzten Monaten so kennengelernt habe, und wie es der Zufall will, auch Leute aus meinem... Achtung, es folgt eine Durchsage betreffend Sperrvorganges im Link. Ab 21.30 Uhr werden im ersten Stock die PC-Räume versperrt. sowie die Türen in der Universitätsstraße. Das Verlassen des Gebäudes ist ausschließlich bis spätestens 22 Uhr beim VG möglich. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und eine gute Nacht. nein, wir können das Thema hier drin bleiben. Das ja, Thema ist weit raus. Passt schon. Weitermachen. Ich setze dich vielleicht mal anders an. Diese sehr großflächigen Vokabeln, globaler Dschihadismus, antisemitische Internationale und so, sie unterstellen wieder eine sehr hermetische Situation der Unausweichbarkeit, in der es jetzt drauf ankommt, ob du dich positionierst auf die Seite des Lebens oder auf die Seite des Todes. Und in dieser Perspektivierung ist das so richtig wie billig zu sagen, na dann stelle ich mich doch auf die Seite des Lebens. Aber diese Perspektivierung ist eben eine sehr, sehr beschränkte, ist eine sehr selbstgefällige auch, weil sie nämlich den oder diejenige, die das eben macht, in die, ja, so ein bisschen in die, so ein bisschen Jesus-mäßig, ne, auch in die Position des Weltenrichters bringt. Im Sozialismus hieß das irgendwie, sag mir, wo du stehst. Diese Position ist fundamental apolitisch. Natürlich ist es in der Situation der letzten Entscheidung immer wichtig, sich für das Leben zu entscheiden, ja, in der Metaphorik bleibend. Aber man kann nicht die ganze Welt immer als eine Situation der letzten Entscheidung sehen und sich in ihr so politisch verhalten. Sondern man muss auch zwischendurch mal versuchen, den Stand der Unfreiheit, in den du dich theoretisch und kategorial eingerichtet hast, diesen Stand der Unfreiheit selbst zu politisieren und was dagegen zu machen. Und das heißt eben, die US Army ist eben kein Freedom Fighter, sondern die US Army ist der globale Hegemon einer hunderttausendfach mörderischen Ordnung. Und dann kannst du die Fragestellung wieder so verdrehen, dass die US Army die letzte Macht ist, die das Schrecklichste verhüten mag. Das ist im Zweifelsfall, und der ist nicht auszuschließen, tatsächlich so. Aber das ist nicht die Grundlage und nicht die Basis kritischer politischer Arbeit. Sondern es geht darum, den Stand der Unfreiheit zu politisieren und aufzubrechen. Und das heißt eben auch, die Leute zu gewinnen, die sich in reduktionistischen, ideologischen, extrem problematischen Identitäten und politischen Bewegungen einsortiert haben. Und das ist Kritik im Handgemenge. Das heißt eben auch, und ich hoffe, es klingt jetzt nicht zu heroisch, dass man mit einem oder zweien von den 98% der Menschheit spricht, die eine verkürzte Kapitalismuskritik haben. Dass man versucht, daran was zu ändern. Und das gelingt nur, wenn man sich ihnen zumindest auf Hörweite annähert. Und wenn man versucht, ein oder zwei Argumente unterzubringen, und wenn man versucht, in Organisierungsansätzen die Hermetik des ideologischen Bewusstseins bei so verkürzt antikapitalistischen Gruppen und Positionen, diese Hermetik des politischen Bewusstseins in einem gemeinsamen Prozess aufzubrechen. Das ist eine prekäre Sache, aber es ist immer noch besser, als sich im Stande der Unfreiheit einzurichten. Deswegen sagen wir zurück in die Politik. Ist eine kurze Vokabel, ist ein kurzer Titel. Wir sind eine Gruppe, die sehr viel mit Kritik der Politik und Antipolitik zu tun hatte, die nach wie vor das Mitmachen in den bestehenden politischen Formen stark kritisiert und das auch nicht tut, sondern immer wieder versucht, diese Mitmacherei zu sabotieren. Wenn es mal zu dolle wird, auch wenn es nicht zu dolle wird. Aber genau das ist der Anspruch, ne, diesen Stand der Unfreiheit politisch anzugreifen, anstatt sich selbstgefällig suhlend in ihm einzurichten. Ja. Kurze Replik von mir auch. zwei Punkte. Also erstens nochmal zur US Army. ein gutes Stück würde ich d'accord gehen und würde es noch deutlich drastischer formulieren, weil wenn man über die letzten 60 Jahre redet, ist das irgendwie mit 100.000 sehr knapp gegriffen. Ja, da geht es um millionenfaches Leid und Tote. Ja. Also allein im Vietnamkrieg sind das ein paar Millionen, die von der US Army niedergemetzelt wurden. Die Frage ist, was das heißt. Und es, erstens geht es darum, dass wenn man irgendwie in Österreich und Deutschland über die US Army diskutiert, dass man halt das ein oder andere Mal doch nochmal in Erinnerung ruft, dass es maßgeblich die US Army war, die diese Länder vom Nationalsozialismus befreit haben, ja, und die den Holocaust, die Shoah, schon einfach beendet haben. Dass es nicht diese beschissene Bevölkerung in diesen Ländern war, sondern im Gegenteil, die haben bis zum letzten Tag dort in ihrer überwiegenden Mehrheit mitgemacht und die US Army und die Air Force waren notwendig. Das sollte nicht ganz unter den Tisch fallen. Und auch wenn man jetzt sagt, so ja, die USA haben, um die klassischen Begriffe zu verwenden, aufgrund ihres Hegemoniestrebens, früher hatte man Imperialismus gesagt, irgendwie in Afrika, insbesondere in Lateinamerika und in Asien, insbesondere in den 60er, 70er und 80er Jahren haufenweise Verbrechen begangen, völlig d'accord, ja, und jeder, weiß ich nicht, junge Antideutsche, der da sowas in Abrede stellt, hat eine Macke oder keine Ahnung von Geschichte. Das ändert aber nichts daran, dass man unterscheiden muss, was eigentlich eine jeweilige Militärintervention zum Beispiel bedeutet. Ja? Also ist am Ende, wie weiß ich nicht, 73 in Chile ein frei gewählter sozialistischer Präsident tot und die Gewerkschafter kommen in den Knast und 10.000 Kommunisten werden ermordet? Oder ist nach einer US-amerikanischen Militärintervention einer der schlimmsten faschistischen Diktaturen nach 45 erstmal weg? Die parteikommunistische Zeitung kann wieder erscheinen und die Gewerkschaften werden neu gegründet. Das sind doch sehr unterschiedliche Ergebnisse von jeweiligen Militärinterventionen der USA. In beiden Fällen, ja, macht die USA das nicht, weil sie die Menschenrechtsberichte von Amnesty International plötzlich zur Leitlinie der Außenpolitik erklärt haben, sondern die machen das aus ihrem staatlichen und Kapitaleigeninteressen. Und dieses Eigeninteresse, was in Österreich und Deutschland immer so schlecht beleumundet ist, das kann zu grauenhaften Ergebnissen führen, das kann aber auch zu sehr unterstützenswerten Ergebnissen führen. Letzten Endes geht es aber um Israel und da wäre ich mir übrigens überhaupt nicht so sicher, dass du meintest ja vermutlich auch in Bezug auf das iranische Nuklearwaffenprogramm, dass die da wahrscheinlich ja dann das Schlimmste verhindern werden. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Im Gegenteil, es schaut im Augenblick so aus, als wenn die, und das könnte man ja zum Beispiel mal skandalisieren, das wäre mal eine vernünftige Kritik an den USA, Israel da ziemlich im Stich lassen in dieser ganzen Geschichte. Der zweite Punkt, ich halte diesen Begriff der verkürzten Kapitalismuskritik schon lange nicht mehr aus. Es geht, ich habe den früher selber verwendet, muss gar nicht nachblättern. Das war ursprünglich genau der Versuch, darauf hinzuweisen, aber seit Jahren irgendwie denke ich mir selber, das ist wirklich ein fast schon gefährlicher Begriff. Es geht doch eigentlich wirklich um eine grundfalsche Kapitalismuskritik und einen grundfalschen Antikapitalismus. Verkürzt klingt immer so, das geht eh schon in die richtige Richtung, das muss man nur noch ein bisschen verlängern, die verkürzte Kapitalismuskritik, und dann ist man schon beim Richtigen. Also ich würde wirklich sagen, dass man da von falscher Kapitalismuskritik heute reden sollte. Und ich bin sehr dafür, das zu machen, und ich habe überhaupt keine Einwände dagegen, wenn man sich mit irgendwelchen Leuten hinstellt und anfängt, mit denen zu diskutieren. Die Frage ist allerdings auch, ob man auf Demonstrationen mit solchen Leuten, ne, wie ihren Heiligen Damm, irgendwie demonstriert und vom Lautsprecherwagen ein paar Sentenzen da vom Wertengenossen Heinrich vorliest und da das ganze Spektakel nur so ein bisschen aufnutzt, oder ob man da hingeht und sagt, man demonstriert dagegen diese Leute. Also wenn man die mit der eigenen Kritik konfrontieren möchte, könnte man doch das machen. Und da bin ich sehr dafür. Und natürlich kann man da immer was erreichen, denn diese Behauptung, man würde da eine Hermetik konstatieren, man hätte sich eingerichtet im Stande der Unfreiheit, das ist schlicht und einfach eine Unterstellung. Ja? Ganz im Gegenteil. Es ist dringend notwendig, das, was man früher mal irgendwie den Begriff der gesellschaftlichen Totalität versucht hat zu fassen, um ganz verständlich zu bleiben, der Gesamtscheiße, also entgegenzutreten, also Kritik daran zu formulieren, durchaus aus den Gründen, die du gesagt hast. Ja. Die Frage ist nur, geht es wirklich nach dem Nationalsozialismus, dass einen der Rest mehr oder weniger nicht interessiert, beziehungsweise, dass man alles, was jenseits davon ist, dass man das sogar denunziert, ja? Dass man sagt, so ja, da schlägt man sich halt auf die Seite von der falschen Freiheit, wie das wahrscheinlich bei euch dann heißen würde. Ja? Diese falsche Freiheit, das ist das Wenige, was der Westen und was auch Staaten wie Israel aufrechterhalten können. Ja? Und ja, das muss verteidigt werden. Also wenn man da nicht mehr in der Lage ist, einen Unterschied zu machen zwischen dem, wie das bei euch dann immer heißt, dem Normalvollzug kapitalistischen Wirtschaftens, ja? der zu grauenhaften Ergebnissen führt, ja, der millionenfachen Hungertod in den Trikotländern bedeutet, ja, also diese grauenhafte instrumentelle Vernunft, die in der kapitalistischen Gesellschaft existiert, die gilt es nach wie vor zu skandalisieren, anzugreifen und zu kritisieren. Nur muss man halt den Unterschied sehen, dass es dazu etwas gibt, wie dieses negative Potenzial. Und ich kann das versuchen, in anderen Wörtern zu greifen, aber ich glaube, das ist sogar falsch. Da geht es um Todfeinde der Freiheit und der Aufklärung. Ja? Es geht um ein Potenzial, das eine negative Aufhebung dieses bereits schlechten Zustandes möchte. Und historisch war das der Faschismus und der Nationalsozialismus. Und aktuell sind das nun mal maßgeblich islamistisch-dschihadistische Gruppierungen, die übrigens auch sehr heterogen sind. Und man könnte irgendwie eine ganze Woche darüber reden, wie die im Einzelnen dann zu beurteilen sind. Ja? Aber sie alle sind selbstverständlich zu bekämpfen. Und das sind Leute, die auch eine Kritik an diesem schlechten Bestehenden formulieren, aber bekanntlich eine, die diese schlechte Bestehende noch ergänzen möchte, durch das, was ich vorhin in Bezug auf den Nationalsozialismus gesagt habe, nämlich Vernichtung um der Vernichtung willen. Und das ist so ein entscheidender Unterschied, ja, dass man diesen kategorischen Imperativ, wie ich denke, halt nur in dem Sinne verstehen kann, wie ich das gemacht habe. Und der impliziert selbstverständlich genau das, worüber ihr in der Regel und in euren Texten eben nicht reden wollt. Und das ist die Solidarität mit Israel. Oh. Ja. Gut. Einen Satz noch von ihm, darf ich kurz das Mikro haben, dann gehen wir in die offene Diskussion, später aber auch. Bitte schön. Ja, ich hatte gehofft, nur einen Satz sagen zu müssen. Also ich hatte kurz überlegt, den Karl Held zu spielen und was von Gedichten zu sagen. Weil also du hast jetzt hier echt rhetorisch vom Leder gezogen, um deine Stigmatisierung quasi zu retten, nämlich hier so indifferent gegenüber eliminatorischem Antisemitismus und blind gegenüber ideologischen Prozessen und so. Ich weiß nicht, das kannst du immer noch weiter behaupten, das stimmt einfach nicht, das entspricht nicht dem, was wir theoretisch entwickeln, und es entspricht vor allem nicht dem, wie wir uns politisch organisieren und wie wir diese politische Organisierung verstehen. Also, eingerichtet im Stande der Unfreiheit, ich nehme dir ja ab, dass du gerne was anderes hättest als bürgerliche Demokratie mit ihren überschießenden Elementen und den Goodies für Metropolenbewohner. Aber theoretisch, kategorial und rhetorisch hast du dich völlig in diesen Verhältnissen eingemauert. In deiner ganzen rhetorischen Dynamik steuerst du immer wieder auf einen Punkt zu, nämlich den Punkt der Rapid Reaction Force, der schnellen Interventionstruppe. Du bist sozusagen immer wieder auf dem Sprung, einzufliegen and to get the job done. Was aber politisch ist und was notwendig ist, zum Beispiel, wenn man sich vergegenwärtigt, dass islamistisch-dschihadistische Gruppen ja ein Produkt dieser Weltordnung sind. Was notwendig ist, ist diese Weltordnung als eine politisch offene und im Streit zu verändernde zu konzeptualisieren und sich so auch politisch zu organisieren. Und das heißt auch eben, Produkt dieser Weltordnung gewesen. Und das heißt man eben, und zwar militärisch. Ganz kurz ausreden lassen, dann können wir in die Diskussion gehen. Ich glaube, da gibt es auch brennende Fragen. Ich muss da irgendwann mal hart durchgreifen. Sorry, aber läuft halt nicht. Okay, dann breche ich jetzt ab mit dem Beispiel, dass hier wieder mit dem Vorwurf der Verharmlosung des Nationalsozialismus gearbeitet wurde. Funktioniert immer, hat aber mit unserer Geschichte nichts zu tun. Gut, Schluss, danke, Ende, jetzt die Diskussion. Ich bitte aber darum, irgendwie, wenn sich jemand meldet, dass ich einfach das, können wir das ohne Mikro hier im Publikum versuchen, weil dann können wir es hier vorne behalten. Gut. Dann, bitteschön. Ja. Ich brauche mir das Mikro. So. Zwei Dinge. Das erste ist, der namenslose Genosse von Berlin hat vorher behauptet, dass iranische Exilaktivisten ganz grundsätzlich die Zusammenarbeit mit antideutschen Verteidigern. Ich finde, er liegt in der Beweisschuld und ich finde, das sollte man uns erstmal begründen, bevor man so etwas aufstellt. Ansonsten ist das Behauptung einfach falsch. Die andere Sache ist, vorher wurde über Nationalismus gegenüber iranischen Exilaktivisten gesprochen. Und da finde ich ganz besonders interessant, was denn Gruppen wie das Ganze so machen. Das habe ich noch mal kurz recherchiert. Jetzt. Am 11.12.2012 wurde unter anderem von das Ganze in Berlin eine Schule besetzt. Und da wurde eben nicht in gewisser Weise eine direkte, praktische Politik gegen die sehr widerliche Asylpolitik formuliert oder irgendwie getrieben. Es sind ganz andere Dinge gemacht, die mit Kritik von Asylpolitik oder irgendeinem anderen sinnvollen Ding und sehr notwendigen Ding gar nichts zu tun hat. Und ich würde jetzt gerne kurz zitieren aus der Stellungnahme, die in den Medien veröffentlicht wurde. Und zwar, eine Sekunde. Ach ja, kurze Redebeiträge. Kurze Redebeiträge. Ja, natürlich, ich bin fertig. Also Zitat aus diesem Infimedia-Schriftwerk, was auch von Top Berlin bezeichnet wurde. Zitat, weil wir daran glauben, dass wir zwar alle unterschiedlich, aber dennoch gleich sind, werden die Unterstützerinnen in Solidarität mit den Geflüchteten während der Demonstration keine offiziellen Ausweisdokumente mit sich tragen. Was soll das? Das ist keine irgendwie praktisch direkte Intervention, das ist keine direkte praktische Hilfe zur Selbsthilfe für Flüchtlinge, sondern das ist lächerlich und das ist dämlich. Man hätte tatsächlich irgendeine Art rote Hilfe für Flüchtlinge einbauen können in dieser letzten Schule, stattdessen hat man andere Dinge gemacht. Man hat eine vegane Volksküche eingerichtet, man hat einen Kostnixladen eingerichtet. Das hat keinen Zusammenhang mit einer irgendwie gearteten emanzipatorischen Politik und hat auch nichts mit einem sehr gerechtfertigten Widerstand zu tun. Danke, das war's. Gibt's mal Schreck hoch zu Michi, bitte. Wir sammeln jetzt mal ein paar Fragen. Ja, aber das war der pandemistische Aspekt, den ich gemeint habe. Dass man hier ganz klar einfach Dinge tut, die mit Flüchtlingen nur noch nichts zu tun haben. Ja, aber müssen sie deswegen vegane Pampe fressen? Okay, ganz kurz, wir sammeln ein paar Fragen und dann gibt's quasi Feedback vom Podium. Wir haben da noch eine und bitte melden einfach, ich schreibe dann die Personen auf. Ja, mich würde es mal so theoretisch interessieren, was Top Berlin so, ob sie überhaupt nachdenkt, was die Bedingungen der Möglichkeit für Kritik überhaupt sind. Und weil so das Geschichtsverständnis, das ich jetzt mitbekommen habe, da war Klassenkampf, dann wurde er geschichtlich überstülpt vom Nationalismus und es wird überhaupt nicht zu einer materiellen Basis des Kapitalismus, wie er sich in der Geschichte vollzieht, in Beziehung gesetzt. Und natürlich gibt es zu gewissen Zeiten im Kapitalismus eine andere Möglichkeit der Kritik des Kapitalismus. Und bei uns Ganze oder Top Berlin, wie es jetzt war, scheint es durchgängig zu sein. Seit Karl Marx hat sich geschichtlich in der Konstellation von Kapital, Staat und Gesellschaft nichts verändert. Und man kann es irgendwie so weiterführen. Deshalb würde ich auch sagen, so die harsche Ablehnung gegen sowas wie bürgerliche Gesellschaft und die man nicht als Voraussetzung für Kritik sieht, sondern irgendwie ist alles gleich, es ist egal ob Faschismus oder bürgerliche Gesellschaft, die Kritikfähigkeit ist immer da. Und abschließend möchte ich noch fragen, wenn jetzt der israelische Staat nicht auf diese Antideutschen aus Berlin und Wien angewiesen sind, wie ist es dann mit dem Kommunismus? Steht es dann nicht ganz schlecht um ihn? Weil er hat ja nicht mal eine Armee im Moment. Ich hatte sie mal gemeldet. Ja, ich bin nur wieder überrascht, was wir das gesagt haben sollen. Also hier, Kollege, mit diesen iranischen Aktivisten habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass die Mehrzahl der organisierten, selbstorganisierten Flüchtlingsgruppen in Deutschland in Zusammenarbeit mit Antideutschen kategorisch ablehnt. Einer der Gründe dafür ist, dass viele von... Ja, und in Berlin stimmt das weitgehend und einer der Gründe dafür ist, dass sehr viele von denen ganz üble Israel-Hasser und Antizionisten sind. Klar, alle Israel-Hasser und Antizionisten. Es ist jetzt nicht der Ort, um eine längere Diskussion über Zionismus und Antizionismus zu beginnen. Vielleicht nur so ein bisschen der äußerliche Hinweis, dass es auf den Zionismus eben noch sehr andere Perspektiven gibt, als den die Schutzmacht jüdischer Menschen zu organisieren. Und diese Perspektiven gibt es, die muss man in einem politischen Feld wahrnehmen und man muss politische Auseinandersetzungen dem führen. Und da ist dieses Mantra der Bedingungslosigkeit eben eine Immunisierungsstrategie. Tja, also, als ich letztens auf einem Vorbereitungstreffen für eine Flüchtlingskonferenz Tribunal gegen Deutschland war, mit selbstorganisierten Flüchtlingsgruppen aus ganz Deutschland, hat sich mein Bild, das ich da in Berlin gewonnen habe, doch sehr genau bestätigt. Es betrifft auch Gruppen, die in Hamburg organisiert sind. Wenn du da andere kennst, umso besser, dann haben wir ein bisschen unterschiedliche Wahrnehmungen, unterschiedliche Realitäten. Die Sache mit der Schule, ich weiß nicht, was du da von in den Media zitierst, aber es ist wie immer, wenn man was von in den Media zitiert, das stimmt nicht. Also wir haben diesen Aufruf nicht unterschrieben, wir haben auch keine Schule mitbesetzt. Aber ich habe es auf Facebook gepostet, das tut mir leid. Tja, wir haben auch keine Schule besetzt. Die Schule ist übrigens gar nicht so doof, da kann man nämlich warm drin schlafen. Diese Sachen mit diesen Ausweisdokumenten und so, nie von gehört. Also gut. Veganes Fraß ist manchmal ganz lecker, muss nicht sein. Jetzt, wo du danach fragst, von wegen konkrete Hilfe, ich wollte ja nicht, aber wir machen zum Beispiel seit 3 Monaten Nachtwachen in diesem Camp. Und wir haben auch schon Busse finanziert und so. Da fährt man dann in Städte, besucht irgendwelche Lager, versucht mit Leuten eine Demo zu machen. So. Das sind jetzt irgendwie greifbare Sachen für wahrscheinlich den wichtigsten politischen Kampf, der in Deutschland gerade geführt wird. Nämlich nicht nur um den Bruch dieses Isolationsregimes, nicht nur um den Bruch dieses Lagerregimes mit einer aus der Kolonialzeit übernommenen Residenzpflicht, sondern eben auch eine neue Artikulation gegen gesellschaftlichen Rassismus, in dem sich so Weißdeutsche wie du und Icke doch ganz bequem einlisten können, ohne es zu merken. Und das ändert sich durch diesen Protest gerade und man sieht an Strache und diesem anderen, welche Reflexe das provoziert. Ja, wie identitätsgefährdend das für so Weißdeutsche Macker ist. So, die Sache mit der Bedingung der Möglichkeit von Kritik, so ganz genau habe ich es nicht verstanden, aber ich würde mal sagen, politische Erfahrung ist da ganz wesentlich. Und wenn man keine politischen Erfahrungen macht und sich theoretisch dagegen immunisiert, dann wird es halt auch nichts. Ich greife nur den einen Punkt aus, weil das so nebulös geblieben ist. Ich glaube aber, dass wir da bei einem ziemlichen Knackpunkt sind. Natürlich gibt es andere Sichtweisen auf den Zionismus. Die Frage ist halt nur, was heißt das? Was sind das für Sichtweisen? Sind die richtig und sind die berechtigt? Oder sind das welche, die kritisiert werden müssen? Also das in gewisser Weise redest du dann weiter drumherum und verweist so nebulös darauf, willst wahrscheinlich andeuten, ich weiß nicht, in Deutschland sagen wir das, glaube ich, heute, die People of Color haben irgendwie eine andere Sichtweise auf den Zionismus. So, ja? Oder die palästinensische Erfahrung ist eine andere. Ja, selbstverständlich ist die palästinensische Erfahrung eine andere. Da muss man weiter darüber reden, warum ist das so? Ja? Sind die politischen Schlussfolgerungen und die Sicht auf den Zionismus, die sich daraus ergibt, sind die richtig, sind die legitim oder muss man die kritisieren? Also da kann man nicht einfach nur sagen, ja, es gibt eine andere Sichtweise auf den Zionismus. Ja? Also die Nazis haben eine andere Sichtweise auf den Zionismus und irgendwelche Linken haben eine andere Sicht auf den Zionismus. Das ist ja schon klar. Die Frage ist, was ist denn die richtige Sichtweise auf den Zionismus? Was ist denn die richtige Einschätzung davon? Ja? Die richtige Beurteilung? Also, ja. Es gibt eine Frage, die würde ich gerne vorziehen und dann kannst du ja darauf antworten. Ich will deine Antwort. Okay, gut. Wie immer ihr wollt. Bitte schön. Also ich habe tatsächlich ein bisschen rumgedruckst, weil das Thema halt wirklich zu groß ist, als dass wir es jetzt um 9:30 oder so aufmachen könnten. Aber jetzt, wo du ein bisschen vorgelegt hast, es ist eben nicht so einfach, dass es die eine richtige und die andere falsche Sichtweise auf den Zionismus gibt. Sondern die Sichtweise auf den Zionismus von Menschen, die in der Westbank leben, die ist nun mal eine ganz andere, weil ihre Erfahrungen mit dem Zionismus ganz andere sind. Und da spielt jetzt ein riesen Boost mit rein, den wir jetzt wirklich nicht eröffnet kriegen. Wir können uns dazu gerne nochmal wann anders verabreden. Aber einfach zu sagen, es gibt da die eine richtige und die andere falsche, das ist unhistorisch. Der Zionismus hat seine eigene Geschichte und seinen eigenen, in dieser Geschichte eben auch einen sehr eigenen Gehalt. Und den kriegen wir, ich breche das mal hier ab. Also das ist wirklich eine längere Erfahrung, eine längere Diskussion. Ich will die nicht eröffnen, ich mag nicht missverstanden, ich bin auf die auch nicht vorbereitet. Das wäre ein anderes Thema. Also ich finde nicht, dass es ein anderes Thema ist, wenn wir über was wie antinationale Kritik reden, ja, und dann meine These ist, die ich in den ganzen Vortrag versuche stark zu machen. Jede vernünftige, materialistische, antinationale Kritik muss zwangsläufig sich mit einer Nation solidarisch erklären. Dann ist das nicht irgendein anderes Thema, sondern ein zentrales Thema. Ja. An den Kollegen von uns Ganze, weil er immer wieder davon spricht, dass das Konzept von uns Ganze so weit geht, dass sie den Stand der Unfreiheit politisch angreifen. Ich frage mich, wie er das macht. Den letzten Versuch bei M31 ist eine Bank und ein Brautmodengeschäft kaputt gegangen. Ist das Ihr Stand der Unfreiheit, den Sie angreifen? Ich würde noch eine Frage sammeln, da oben. Ich habe die gleiche Frage an den gleichen Herrn zum Stand der Unfreiheit. Und zwar, wo da dann der Unterschied zum Marx'schen Imperativ wäre, der ja auch gegen diese Unfreiheit gekämpft hat, also zum atomistischen Imperativ. Also wo sagst du, ist das Handeln heute oder die Kritik eine andere als die zu Marx-Zeiten? Wenn du meinst, heute zum Beispiel, wenn man Kapital und Staat abschafft, wäre natürlich Antisemitismus nicht weg oder so, aber es wäre besser, wenn Staat und Kapital abgeschafft werden. Aber das war ja schon Marx' Programm. Beziehst du dich da auch auf den Adornischen Imperativ und wie? Eine Frage habe ich noch. Oder? Wo? Ja. Ja, ich hätte mal noch eine Frage zu dem Israel-Palästina-Konflikt oder so, keine Ahnung, kannst du vielleicht auch Israel-Islam-Konflikt so beantworten. Ich finde es irgendwie schwierig, so zu sagen, ja, ich bin dafür, so auf der einen Seite, ja, nee, Israel soll alle anderen wegbomben oder alle Verbündeten mit Israel sollen alle wegbomben oder auch andersrum. Ich finde beide Stellungen halt ziemlich schwierig, weil es halt einfach ein Krieg ist. Und ich finde es scheiße, wenn halt irgendwie die Hisbollah Israel angreift oder irgendwelche islamistischen Gruppen oder was auch immer, wie du die bezeichnen magst. Aber genauso ist es halt scheiße, wenn irgendwie Zivilisten in Palästina weggebombt werden. So ist halt irgendwie auch ein bisschen blöd gelaufen, dass Israel vielleicht halt kein Teil von Deutschland geworden ist. Das wäre vielleicht territorial geschickter gewesen, kann man jetzt nicht ändern. Aber ich finde es halt schwierig, irgendwie da zu sagen, nee, man muss da ganz klar Stellung beziehen und ja, bedingungslos solidarisch sein. Ich finde, das ist halt irgendwie schwierig, weil es auf zwei Ebenen diskutiert wird. Die eine Ebene ist halt, okay, wie ist es gerade momentan? Momentan gibt es Staaten und da muss Israel bestehen. Das ist die eine Argumentation und die andere, nee, Staaten sind scheiße, alle Staaten abschaffen. So, ich finde, das ist halt einfach irgendwie nur so polemisierend irgendwie und halt die Ebenen sind einfach komplett unterschiedlich. So, ich glaube, im Endeffekt, das geht es um was Ähnliches, aber halt die Sichtweisen sind halt anders. Also im Sinne von, die eine Sichtweise, wie wäre es in Anstatt abgeschafft worden, werden schon, so sollte dann Israel weiter bestehen, oder die andere Sichtweise ist halt, momentan ist irgendwie gerade alles scheiße und da muss halt Israel bestehen, so als Schutz und so. Bitte schön. Ich bleib stehen. Ich muss gestehen, das mit dem kategorischen Imperativ, da bin ich mir nicht sicher, ob ich es verstanden habe, aber ich habe das so ein bisschen verstanden als eine Frage einerseits nach dem Akzent, ob es jetzt um die Abschaffung des Kapitalverhältnisses geht oder ob es vielmehr in der zugespitzten Situation im Kapitalverhältnis notwendig produzierten fetischistischen Antikapitalismus, eben diesem Antisemitismus, ob es darum geht, sozusagen diesen Kampf gegen den eliminatorischen Antisemitismus in den Mittelpunkt zu stellen. Habe ich das irgendwie richtig verstanden? Oder geht es um die eher um die historischen Formen des Kapitalismus? Also was der Unterschied ist, für eine unterstützenswerte kommunistische Kritik vor und nach der Shoah. Also beziehst du dich überhaupt auf diesen Imperialisatoren oder sagst du zuerst muss man mal den Marxischen erfüllen, bevor man sowas machen kann? Nee, den Marxischen zu erfüllen wäre ja die Möglichkeitsbedingung, den anderen nicht mehr erfüllen zu müssen. So. Und das ist jetzt so Bekenntnisdiskurse. Es ist wirklich, das ist doch abstrakt, zu sagen, hier haben wir eine notwendige Parteilichkeit und jetzt springen wir. Sondern es geht ja, wir leben doch in einer realen, herrschaftlich strukturierten Weltsituation, die von tiefgreifenden Krisen geprägt ist, in der es sozusagen geopolitische Festlegungen gibt, in der bestimmte Konflikte gerade eskalieren, andere nicht und so. Und in der Konstellation muss man sich politisch orientieren. Und der kategorische Imperativ ist eine Maxime, aber kein Beipackzettel für politisches Handeln, indem man Tag für Tag irgendwie erfährt, wie man in politischen Streit zu agieren hat. Na, das ist mir ein bisschen misslungen. Den nehme ich, glaube ich, zurück. Ich glaube, ich war beim ersten Teil. Also es geht darum, die Konstellation aufzulösen, in der Menschen Atombomben brauchen, um nicht umgebracht zu werden. So. Diese Polemik ging aber in 30. Klar, im 31 hat es nicht gebracht, der nur noch Kapitalismus. So what, ja. Im 31 war ein Versuch, mit überhaupt keinen Mitteln radikal emanzipatorische Gruppen transnational erstmal in Kontakt zu bringen. Und sowas wie eine fundamentale Kritik an kapitalistischen Vergesellschaftungsbedingungen und an antikapitalistischer und an sozialdemokratischen Bewegungsstrategien. Eine fundamentale Kritik daran, überhaupt erstmal zu artikulieren und wahrnehmbar zu machen. Und dafür war M31 da. Und dass es nicht gefunzt hat, das weiß man vorher nie, aber es war schon so ein bisschen zu erwarten. Und es war der erste und bisher einzige Krisenriot in Deutschland. Also wenn es Fragen gibt, bitte melden, ich schreibe sie. Applaus für Krisenriot. ich habe ja dankenswerterweise die Israel-Frage bekommen. Weil vielleicht kann ich das tatsächlich versuchen, zumindest nochmal, also nachdem ich ja glaube, dass man genau darüber reden muss, wenn man über antinationale Kritik redet, versuchen das nochmal grundsätzlicher zu beantworten, weil ich glaube, bevor man über konkretere Dinge, ja, also das, was dann immer so der Ostkonflikt und wie schaut es da eigentlich wirklich aus der Realität vor Ort und so redet, muss man sich das schon nochmal auf einer allgemeineren Ebene bewusst machen. Und vielleicht kann ich einfach das Argument nochmal ausführen, was ich an dem Vortrag ja nur so angerissen habe, warum ich glaube, dass eine antinationale Kritik, wenn sie vernünftig formuliert und materialistisch ist, genau diese Solidarität haben muss. Und das liegt eben daran, dass diese Nation und damit übrigens automatisch auch der israelische Nationalismus, also der Zionismus, die nationale Befreiungsideologie von Juden und Jüdinnen, dass die prinzipiell von anderem Charakter sind als jede andere Nation und jeder andere Nationalismus. Ich habe in dem Vortrag zumindest angerissen, wie ich gemeint habe, dass aus dem Ganzen, wie das so läuft mit der Wertverwertung und so weiter und so fort, sowas wie eine konformistische Rebellion resultiert, dass also quasi der Mechanismus von nationaler Vergesellschaftung den Antisemitismus in der unterschiedlichen Ausprägung impliziert und dass der israelische Staat die Antwort darauf ist. Man könnte das also fast in so eine sehr widersprüchliche, aber durchaus treffende Formulierung, die höchstens jeden Zionisten wahrscheinlich zu Weißflug bringen würde, formulieren und könnte sagen, die israelische Nation ist eine antinationale Nation, ja, weil sie sich nämlich gegen den Mechanismus nationaler Vergesellschaftung zur Wehr setzt. Deswegen wird übrigens auch, wird der Zionismus seine, der bemüht sich, eine positive Bestimmung vorzunehmen. Ja, ob das jetzt säkular orientiert ist oder insbesondere auch religiös. Er wird aber seine, wie ich finde, im besten Sinne negative Bestimmung nicht los. Ja, und das zieht sich durch die ganze, schon durch die Frühgeschichte bei diesen linkszionistischen Theoretikern. Ich bringe da immer das Beispiel von Beat Borochow, der glaube ich irgendwann 1905 oder 6 schon in dem Grundlagenspoale Zionismus irgendwie erklärt hat, natürlich ist unser nationales Bewusstsein negativen Charakters. Das drückt genau diese Reaktion auf den Antisemitismus aus. Jetzt ist das so, dass Israel als Nation eine im kapitalistischen Weltsystem existierende Nation ist mit staatlicher Herrschaft, mit Kapitalverwertung und so weiter und so fort. Nun ist es aber so, dass sich eine materialistische Kritik selbstverständlich, ja, und zwar auch weiterhin, nicht einrichten darf im Stande der Unfreiheit, sondern eine sehr allgemeine, radikale Kritik an Staat und Nation formulieren muss. Als nächsten Schritt aber kann man doch nicht abstrahieren von den sehr unterschiedlichen Staatszwecksetzungen, die existieren. Es macht doch so einen fundamentalen Unterschied, ob man irgendwie eine Staatskritik gegenüber den gängigen Staaten formuliert, wo der Staat halt das macht, was er macht. Ja, also weiß ich nicht, Klasseninteressen vereinheitlichen, Widersprüche ausbrennen, als Repressionsorgan vorgehen, Kriege führen gegen ausländische. Und jeder Genosse Anjuli das einmal sehr schön zusammengefasst hat, den repressiven Zwangscharakter der Reproduktion, heißt das glaube ich irgendwo, zu garantieren. Ja? Das ist das, was Staaten normalerweise machen, auf der einen Seite. Und das macht einen Unterschied, ob man solche Staaten kritisiert oder ob man einen Staat kritisiert, dessen oberster Staatszweck die Verhinderung der Vernichtung ist. Und das ist bei all dem, was Israel ansonsten auch tut, der Staatszweck dieses Staates. Das heißt, all das, was auch Israel als zur Legitimation seiner Herrschaft, zur Ressentiment, bei der Moderierung der Ressentiments seiner Bürger, bei der Repression gegenüber aus dem Territorium lebenden Nichtbürgern und alles, was man da noch aufzählen könnte, was materialistischer Kritik zu Recht Anlass und Grund für Kritik gibt, all das ist in Israel auf diese Funktion, also die Verhinderung einer Vernichtung, rückbezogen. Und diese Funktion dieser Nation ist etwas, was außerhalb jeder Kritik steht und zu stehen hat, egal was für eine Sichtweise man auf den Zionismus hat und welche Erfahrung man damit hat, sondern das ist eine Staatsfunktion, die genau diese Parteilichkeit, und zwar eine sehr emphatische Verteidigung, erfordert. Jetzt soll ich aufhören. Du? Gut. Gibt es weitere Fragen? Weil bevor wir hier weitermachen. Also das ist ja nur eine Vermutung jetzt an den Herrn von der Top, dass deine Kritik an den Antideutschen ja eigentlich nur ist dieses Mimimi, ihr macht keine Praxis und ihr macht unsere Praxis schlecht und dann so das Gegenargument ist, aber wir machen uns immer die Finger dreckig und dann haben wir immer so ein, zwei Beispiele an Leuten, die wir auch erreicht haben. Und ich fand das einfach sehr toll in deinem Beitrag einfach mit, da gab es die ersten Krisenrides, da gab es auch so eine Stellungnahme von euch mit der IL, wo dann gesagt wurde, endlich griechische Verhältnisse, also die Formulierung war ein bisschen anders, aber es war so die griechische Verhältnisse in Deutschland endlich. Und ich finde das einfach sehr spannend, also wo sich auch, ja die Formulierung war, wenn ich mich recht erinnere, erste Anzeichen von griechischen Verhältnissen. Und das finde ich einfach sehr spannend. Das war halt Sachen, die zum Beispiel am G8 auch, das ist wortwörtlich so, ja, aber egal. Ich finde es aber nur sehr spannend, dass ihr ja zum Beispiel auch am G8 viel klüger wart. Also da habt ihr die IL noch kritisiert. Sehr deutlich. Sag dazu, was das ist, damit das nicht über die internationalistische Linke, das ist so ein total breites Bündnis, womit alle möglichen Pastoren und sonst die linken Gruppen und irgendwelche Öko-Gruppen und sonst was zusammengearbeitet wird. Die wurden dann noch kritisiert, das hat man alles ganz, ganz schlimm gefunden, das wollte man alles irgendwie angreifen und jetzt arbeitet man mit den Leuten zusammen. Das ist das gleiche mit dem Beispiel mit den Flüchtlingen, da sagst du, das ist in Hamburg anders. Ja, aber vorher siehst du, man muss ja diese antipiristischen Scheißgruppen kritisieren, die so dummen Kram erzählen. Das sind aber genau die Gruppen, mit denen ihr dann zusammenarbeitet. Das ist dann halt wieder in dem Teil okay. Und naja, das ist halt vielleicht eine Grundsatzdiskussion, ob man halt glaubt, ich meine, da kann man sich ja wahrscheinlich drüber streiten, ob man meint, dass man auf Demos, wie halt in Heiligendamm, wo das ja wohl total toll geklappt hat, Inhalte zu vermitteln, die Leute halt kritisch zu erreichen oder halt dann wieder in Frankfurt bei den M39-Protesten oder sonst wo. Also das ist halt vielleicht eine Grundsatzfrage, ob man glaubt, ob man auf Demos und sonst wo oder durch Rechtfertigungsveranstaltungen in den Orten, wo man seine Bündnisgruppen hat, wo man halt so Theorievorträge macht, wo die eigene Gruppe kein Interesse dran hat eigentlich, aber man muss ja irgendwie so ein bisschen Theorie unter Futter geben. Also das ist keine wirkliche Frage, aber das ist so, da ich das schon länger einfach beobachten konnte und auch sich das so entwickelt hat von einer eigentlich sehr viel kritischen Haltung, die ihr mal als Bündnis hattet, auch zu anderen Bündnispartnern. Das hat sich halt einfach innerhalb von den paar Jahren auch ganz schön aufgeweicht, mit wem da so Praxis zusammen gemacht wird. Noch eine Frage oder Antworten? Ich vergesse es sonst. David, ich gehe dann ohne Mikro. Ja, okay, dann lass mal so. Ja, ja, ich versuche es mal zu formulieren. Wenn du sagst, bevor man sich mit dem Nahostkonflikt beschäftigt, muss man sich erst im Allgemeinen ich versuche es auszudrücken, dem Existenzrecht von Israel beschäftigen. Meine Frage ist dahingehend, steht nicht davor noch eigentlich die Beschäftigung mit, also es geht doch eigentlich darum, dass man nicht zulassen will, dass Menschen sterben und dass Menschen vernichtet werden. Und dahingehend kommt dann die Überlegung, dass Israel ein Existenzrecht oder dass Israel sich verteidigen muss, damit diese Menschen nicht sterben. Aber letztendlich ist es doch trotzdem so, dass es ist dann zum Tod von anderen Menschen führt. Also ich kann es nicht gut ausdrücken. Vielleicht hast du was verstanden. Also, was ich sagen wollte. Ich kann auf jeden Fall was dazu sagen. Ja, wieder vorziehen und dann. Bitte schön. Ja, du hast gesagt, du würdest es sonst vergessen. Mach mal das zuerst. Ja, also, du hast kritisiert, dass wir mit der IL zusammenarbeiten. Hast du uns gesagt, auf welcher inhaltlichen Grundlage und warum du da Probleme mit hast? Also, dein Problem war, dass du mit den Schulregionen zusammengearbeitet hast, mit denen, die mit der Linksverteilung machen. Klar machen die mit der Linksverteilung. Aber die haben in den Situationen, in denen wir mit ihnen zusammengearbeitet haben, Positionen vertreten, die wir auch vertreten. Ne? Und das ist halt ein politischer Prozess. Da muss man halt gucken, ob man mit seiner kritischen Position Land gewinnen kann oder nicht. Und das war eine falsche Metapher. Also ob man mit seiner politischen Position. jemand erreichen kann, die wahrnehmbar machen kann. Wenn es noch nicht aufgefallen ist, das ist nicht selbstverständlich. Bürgerliche Ideologie gravitiert jetzt gerade nicht zu kommunistischem oder kritischem Bewusstsein, sondern bürgerliche Ideologie gravitiert zu zum Beispiel antisemitischen Stereotypien, zu Staatsaffirmation und zu Nationalismus. Und wenn man da ideologiekritisch was erreichen will, dann muss man halt gucken, dass man diese Kritik wahrnehmbar kriegt. Eine Sache ist unser total opportunistisches Zeitungsprojekt Straßen aus Zucker. Da schicken wir 100.000 hoch, damit Leute diese Kritik mal hören. Und eine andere Sache ist, wir machen Organisierungsversuche mit Leuten, die sich politisch selbst organisieren, die möglicherweise sowas wie einen politischen Funken erzeugen könnten, die es bis jetzt nicht gemacht haben, haben wir jetzt noch nicht mit gerechnet. Aber in denen so politische Prozesse, Kategorien und möglicherweise eben auch Bewusstsein in Bewegung kommt. Und deswegen machen wir den Scheiß. Ja? Und dass wir jetzt irgendwie groß vor der IL oder links nachher eingeklebt werden, kann ich an den veröffentlichten Positionen nicht sehen. Ein Satz oder zwei, wir haben bei 10 Uhr und wir müssen Schluss machen. Daher bitte zügel dich, sonst breche ich dir wirklich das Wort ab. Ich versuche da kurz was drauf zu sagen. Zum einen ganz allgemein nochmal. Nachdem die Emanzipation von Juden und Jüdinnen in den bürgerlichen Gesellschaften nicht verwirklicht wurde, nachdem auch das sozialistische Gleichheitsversprechen gegenüber Juden und Jüdinnen nicht Realität geworden ist, sondern stattdessen die Geschichte in der Katastrophe geändert ist, also im Nationalsozialismus in der Shoah, ist der Zionismus, ist die Gründung Israels und die Aufrechterhaltung Israels, die notwendigerweise gewaltsam erfolgt und deswegen zwangsläufig andere Opfer produziert, ist die notwendigerweise separatistische und vor allem partikularistische Antwort darauf. Ja? Dieser Staat muss sagen, wir sind der jüdische Staat. Ja? Also das, was viele andere sagen, so ja, der Staat Israel ist schon okay, aber der soll nicht als exklusiver jüdischer Staat irgendwie da sein. Damit ist sozusagen das ganze geschichtsphilosophische Wesen des Zionismus wird damit durchgestrichen und das wird nicht durchgestrichen werden. Dieser Zionismus wird sich als jüdischer Staat weiterhin behaupten. Eine der Quintessenzen des Zionismus ist zu sagen, jetzt ist Schluss damit, dass wir die Opfer sind. Ja, spätestens nach der Shoah hört man damit auf. Das Irre ist nur, dass dieser aufgezwungene Partikularismus, ja, das war ja nichts, was irgendwie Juden im 19. Jahrhundert mit wehenden Fahnen gesagt haben, hier, wir machen das jetzt, sondern das war die durch die blutigsten mögliche Erfahrung, nämlich die Nationalsozialismus, die Shoah, ist das überhaupt erst eine mehrheitsfähige Position unter Juden und Jüdinnen geworden, dass man diesen zwangsläufigen Partikularismus durchsetzen muss. Wenn man das mal so einigermaßen klar hat, und da können wir noch vieles andere zu sagen, dann könnte man konkreter darüber reden, warum sterben denn auf der anderen Seite, warum sterben denn in Gazastreifen oder in der Westbank Leute, oder warum kommt es zu den und den Gewaltsituationen, Gewalterfahrungen auf den jeweiligen Seiten. Und dafür ist es wahrscheinlich wirklich zu spät, dass wir das nun im Einzelnen diskutieren. Nur da muss man sich auch angucken, wie das, ob das nur zum Schluss sind, oder wir aufhören müssen, an wenigen Beispielen irgendwie zu illustrieren. Es ist halt in der Regel so, dass hier über die israelischen Gewalttaten geredet wird. Und dann so ein bisschen, wie das bei dir auch durchgeklungen ist, auch wenn das nicht weiter ausgeführt hat, wie gesagt wird, ja, da muss man sich nicht wundern, wenn die Gegenseite sich darüber aufregt und eine andere Sicht auf den Zionismus hat, beziehungsweise sich ziemlich antisemitisch äußert, worüber nicht geredet wird. Das ist tatsächlich der letzte Satz. Das ist doch jetzt wirklich blöde Polemik. Nein, das ist keine Polemik. Ich meine, das war auch vollkommen ernst. Und wir müssen auch erst die 10 Minuten draußen hören. Nein, aber die Leute müssen raus. Vielleicht will ich auch noch was abschließend reden, sagen, was auch immer. Es gut. So, gut. Ein Schlusssatz hätte ich auch noch. Also zuerst bedanke ich mich mal bei allen Leuten, die hier waren und die fast 2 Stunden hier ausgehalten haben. Falls es wen interessiert, können wir noch einen Schlusssatz jeweils geben. Möchtet ihr noch? Ja, dann bitte ich um einen Schlusssatz von links und von dem Gonoff und einen Schlusssatz von Stefan. Bitte schön. So, das ist nicht ganz so, weiß ich nicht, egal. Ich meine, das ist Stefan. Okay, kurz. Jetzt hätte ich 2, aber eigentlich habe ich schon mal einen. Aber ich glaube, an einem Satz lässt sich das wirklich nochmal festmachen, worüber wir gar nicht so viel drüber geredet haben. Aber du hast ganz am Anfang in deinen Ausführungen gesagt, wir gehen bei unserer Analyse vom Weltmarkt aus. Ich gehe in meiner Analyse von Auschwitz und von Nationalsozialismus aus. Und das bringt, glaube ich, nochmal relativ gut die Differenz, die wir tatsächlich haben, auf den Punkt. Was übrigens jetzt nicht heißt, wenn der zweite Satz, dass man jetzt nicht nur den Weltmarkt reden soll. Jetzt muss ich mich ganz gut nehmen. Ein Spruch noch. Okay, also, ich meine, was für eine Scheiße, ja? Dass du jetzt wieder so tust, als würden wir hier so abstrakt über das Menschheitsverbrechen Shoah hinweggehen und du hast es aber hier im Blick. Also ich habe vorhin vorgelesen, vielleicht hast du nicht zugehört, das regt mich jetzt wirklich persönlich auf. Ja, ich lasse mir 20 Jahre politische Biografie hier mit so einer billigen Phonetik irgendwie aus der Hand nehmen. Wir haben geschrieben, dass der Fluchtpunkt dieser Kritik die Erfahrung der Shoah ist, dass es darauf ankommt, diese Kritik in dieser Perspektive, also eine antinationale Kritik in dieser Perspektive und vor dem Hintergrund dieser Erfahrung und dieser theoretischen Arbeit zu konzeptualisieren, und zwar immer wieder neu. Und da kannst du mir nicht einfach irgendwie jetzt anhängen, ich würde davon die Augen schließen oder wir würden das irgendwie wissentlich übersehen, weil es sind ja nur 6 Millionen. Das habe ich nicht getan und das wollte ich auch nicht tun. Trotzdem ist die Frage, wovon man ausgeht. Das ist ein sehr entscheidender Punkt für die weitere Kritik, wovon man ausgeht. Und wo man hinzieht. Wir sind jetzt an den Punkt gelangt, dass es, glaube ich, stundenlang fortgehen würde. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Da oben gibt es auch ganz viele Infomaterialien zum IKR-Arbeit, zu den Partys, die jetzt anstehen. Könnt ihr euch gerne was mitnehmen. Wunderschönen Abend, hoffentlich auf dem Hotel Backbad und den Herausfahrt. Und